طيب نعم حديث عقبة بن عامر دن بارك الله فيكم. الإمام مسلم أخرج من حديث عقبة بن عامر قال ثلاث ساعات كان ينهانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا حتى تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس وحين تتضيف الشمس للغروب. هذا الحديث فيه الساعات الثلاث التي كان ينهى النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة عنها وفي دفن الموتى. وقبلها تكلمنا بارك الله فيكم عن حديث أبي سعيد الخدري أنه قال لا صلاة بعد صلى الله عليه وسلم أنه قال لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس، وقال لا صلاة بعد صلاة الفجر إلا ركعتي الفجر صلوات الله وسلامه عليه. ثم هنا ثلاث ساعات أي ثلاث أوقات كان ينهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن، وأن نقبر فيهن موتانا. عندما تطلع حين تطلع عفوا الشمس حين تطلع الشمس يعني وقت طلوع الشمس وقت الشروق. وبلفظ وترتفع قيس رمح أو رمحين أو قيس، وهو بارك الله فيكم قدر. وقال وحتى يقوم قائم الظهيرة يعني حتى يعدل أو حين يعدل الرمح ظله، يعني لما يكون تحته مباشرة، حتى تزول الشمس أي تميل عن كبد السماء، وحتى تتضيف أي تميل الشمس للغروب. فبذلك أصبحت الأوقات خمسة، بذلك أصبحت الأوقات خمسة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها، وهذه هي لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، بعد العصر حتى تغيب الشمس، حين تطلع الشمس بازغة يعني عند الشروق، وحين الزوال يعني عندما يكون ظل الشيء تحته مباشرة، وحين تميل الشمس للغروب. والنهي يفيد التحريم، والنهي يفيد التحريم أصلا. إذا كان هناك نهي فهو يفيد التحريم، إلا أن يأتي دليل، أن يأتي دليل أو قرينة تصرف هذا النهي إلى الكراهة أو إلى شيء آخر. وهذا هل هو مختص بالنوافل أم مختص أم عام في النوافل والفروض؟ أما الفروض يا أخوة فلدينا حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة قبل العصر فقد أدرك العصر، ومن أدرك من أدرك ركعة قبل الصبح فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة قبل العصر فقد أدرك العصر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تتضيف الشمس للغروب أو حتى تغيب الشمس. فإذا هذا ليس مختص في الفرائض، وإنما مختص هذا الحديث بالنوافل، يعني كان ينهانا أن نصلي فيهن، فهذه الأوقات هي للنوافل وليست للفرض. وأما قبر الموتى فهذا في الأوقات الثلاثة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا بارك الله فيكم يفهم من هذا أنه يوجد وقتان التحريم فيهما ظاهر وثلاث أوقات التحريم فيها بارك الله فيكم للكراهة، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى. وفي زيادة في هذا الحديث عند الشافعي إلا يوم الجمعة، يعني لا يجوز التنفل في هذه الأوقات في وقت الزوال إلا يوم الجمعة، ولكن هذه زيادة ضعيفة، وهو الأثر رقم 155 بارك الله فيكم. وأما الحديث رقم 156 فهو لأبي داود عن أبي قتادة وهو نحوه، يعني إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة، وهذا كذلك ضعيف وكذلك ضعيف. فأفهم من هذه الأحاديث الأربع بارك الله فيكم أن هناك أوقات لا يصلي المسلم فيها إما كراهة وإما تحريما، وأما تحريما هي وقت طلوع الشمس ووقت غروب الشمس في غير فرض، إذا أدرك شيء من الفرض. أما بارك الله فيكم بالنسبة للأوقات الثلاثة الأخرى بالنسبة للفروض لا بأس، إذا كان الإنسان مثلا قد نام عن فرض أو نسي فرض فيصل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في السفر. وأما بالنسبة للنوافل بشكل عام، النوافل بشكل عام، فبارك الله فيكم اختلف أهل العلم اختلافا عظيما فيها، فمن يرى التحريم أبدا، يعني ما يصلى شيء من النوافل في هذه الأوقات التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة عنها، عن الصلاة فيها عفوا. وهناك من يرى الكراهة لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مثلا بعد العصر فقالوا يصرف في هذا إلى الكراهة. وهناك قول آخر وهو إذا كانت الصلاة لها سبب فلا بأس أن تصلى بأوقات الكراهة دون أوقات التحريم فيصبر الإنسان، أما إذا ما كان فيها سبب فأنها ما تصلى. وهذا قول جيد، مع العلم أن صاحب سبل السلام أي الصنعاني يقول أنه لا دليل على هذا، ولكن بارك الله فيكم الدليل على هذا هو التتبع والاستقراء، وهو أنه ينظر إلى العلة التي من أجلها نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذه الأوقات. والله تعالى على وعلم، هذا القول إذا أمكن الجمع بين الأقوال فهذا هو أفضل الأشياء. انتبه يا أخو، إذا عندنا أحاديث ظاهرها التعارض فيلجأ إلى الجمع، يلجأ إلى الجمع. وطالما نستطيع نجمع بين هذه الأقوال بالقول إذا كانت الصلاة لها سبب فلا بأس أن تصلى في هذه الأوقات، أما إذا ما كان لها سبب، إذا كانت نافلة مطلقة فلا تصلى للنهي، وإذا كانت فرضا أو قضاء فلا بأس بذلك. والله تعالى أعلى وأعلم. الأسلوب قبيط الله ديم جنيدين ديم ألبام هاتسجن und ich bezeuge, dass es keinen gibt, den man mit Wahrheit und Recht anbetet, außer Allah, und keinen gibt, dem man in dieser Anbetung folgt, außer Muhammad, salawatullahi wa salamu alayhi, der Diener Allahs und letzter Gesandter Gottes. Barakallahu fikum, wir haben schon angefangen mit dem Buch des Gebetes und wir haben bei Hadith von Subul al-Salam, wir haben bei Hadith 141 angefangen und das letzte Mal haben wir bis Hadith 153 erklärt. Hadith Nummer 153, das ist von Abi Sa'id al-Khudri in Sahih Muslim, der sagte, ich habe den Propheten Muhammad s.a.w. gehört, kein Gebet, man darf nicht beten nach dem Frühgebet, bis die Sonne aufgeht. Und man darf nicht beten nach Asr-Gebet, bis die Sonne untergeht. Dies Hadith bei Bukhari Muslim. Und bei Muslim, und kein Gebet nach dem Fajr-Gebet, außer دي سباي ركعة فون فجر دس ويت دي فليكس كبيت das haben wir voriges Mal erklärt. Ich habe das wiederholt nur, damit Barakallahu fikum weitermachen. Und zwar, Al-Imam Muslim hat auch berichtet von Uqba ibn Amir, von Uqba ibn Amir, radwallahu alayhi, der sagte, drei Zeiten hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam uns verboten, dass wir in diesen Zeiten beten und dass wir unsere Verstorbene bestatten. Wenn die Sonne aufgeht und hoch geht in den Himmel. Und wenn die Sonne im Lot des Himmels steht, bis sie abweicht vom Lot des Himmels. Und wenn die Sonne anfängt unterzugehen. Dies Hadith ist auch bei Muslim. Barakallahu fikum. Und die Bedeutung ist klar. Es gibt fünf Zeiten. Man darf nicht beten oder es ist unbeliebt, in diesen Zeiten zu beten. Pass auf. Man darf nicht beten oder es ist nicht beliebt in diesen Zeiten, es ist unbeliebt in diesen Zeiten zu beten. Und zwar, zwei Zeiten ist klar, bei diesen zwei Zeiten ist klar, man darf nicht beten. Das wird, was bedeutet hier, man darf nicht beten? Das erkläre ich inshallah. Das ist, wenn die Sonne aufgeht oder wenn die Sonne untergeht. In diesen Zeiten darf man nicht beten. Was wird damit gemeint? Barakallahu fikum, man darf nicht beten. Heißt das, dass man keine Pflichtgebete beten darf? Aber wir haben doch ein Hadith. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wer ein Rak'a vor Al-Asr gebetet hat, hat Al-Asr erreicht. Und, oder vollständig dann gebetet. Und wer ein Rak'a vor As-Subuh, vor Sonnen, Entschuldigung, wer ein Rak'a von Asr vor Sonnenuntergang gebetet hat, hat Al-Asr erreicht. Und wer ein Rak'a von Fajr vor Sonnenaufgang gebetet hat, dann hat Al-Fajr erreicht. Das heißt, Barakallahu fikum, wenn man ein Pflichtgebet angefangen hat, in diesen Zeiten auch, die der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam verboten hat, man kann beten. Das heißt, diese Hadithe sind speziell für zusätzliche Gebete und nicht für die Pflichtgebete. Weil es kann sein, dass du ein Gebet vergessen hast oder verschlafen hast und du stehst auf vor der Zeit, dass es bleibt ein paar Minuten und die Sonne wird aufgehen. Oder du stehst auf in einer Zeit oder du vergisst zum Beispiel ein Gebet. Dann kannst du diese Gebete verrichten, wenn du natürlich Zeit hast. Aber zusätzliche Gebete macht man nicht in diesem Zusammenhang. Die fünf Zeiten sind wie folgt nochmal. Bei Sonnenaufgang, Sonnenuntergang. Wenn die Sonne im Lot des Himmels ist, das wird, wenn die Sonne in Mitte des Himmels ist, das bedeutet Mittag, genau. Das bedeutet, dein Schatten ist unter dir, direkt. Dann, wenn man Frühgebet gebetet hat, danach bis Sonnenaufgang darf man nicht mehr beten. Und fünftens, nach Asr-Gebet, nach dem Nachmittagsgebet. Dies sind die fünf Zeiten. Und jetzt die Frage, darf man nicht beten oder das ist unbeliebt in diesen Zeiten zu beten? Die Gelehrten des Islam haben unterschiedliche Aussagen getroffen. Manche sagen, man darf nicht beten, aber andere haben gesagt, aber ist es bekannt, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam nach Asr gebetet hat? Jetzt egal aus welchem Grund, aber es gibt, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gebetet hat. Und dass auch, dass er erlaubt hat, dass jemand, wenn jemand zum Beispiel die zwei Rak'a von Fajr مش جبيت تهدي سنة. وده كان من دس ناخ دين فليك كبيت بين Das heißt, Barakallahu fikum, von hier sollte man sagen, weil wir Beweise haben, dann kann man nicht sagen haram, sondern man soll sagen hier unbeliebt. Und das ist eine Regel bei den Gelehrten. Ihr müsst etwas lernen, Barakallahu fikum, und zwar, wenn wir ein Verbot haben, wenn der Prophet Muhammad s.a.w. etwas verboten hat, oder wenn Allah subhanahu wa ta'ala etwas verboten hat, dann heißt das, dies ist verboten. Außer, dass wir einen Beweis oder dass wir Indizien haben, die dieses Verbot sozusagen runterbringen auf unbeliebt. Und hier drei Zeiten, das ist unbeliebt. Aber die anderen zwei Zeiten, Sonnenuntergang, Sonnenaufgang, das ist verboten. Dass man zusätzliche Gebete betet. Aber die Frage ist, wenn man ein Gebet beten will oder muss, was einen Grund hat, wie zum Beispiel das Istikhara-Gebet, oder man betet immer nach dem Wudu 2 Raka'a. Immer, wenn man Wudu macht, betet man 2 Raka'a. Oder man will Istikhara machen, man will etwas tun, und man will Allah um Rat fragen. Man geht in eine Moschee und da will man, da muss man 2 Raka'a beten, bevor man sitzt. Betet man in diesen Zeiten oder nicht? Das ist auch eine Frage. Manche Gelehrten sagen nein, andere Gelehrten sagen doch. Und diese Meinung oder diese Aussage von Gelehrten, Barakallahu fikum, ist von As-San'ani, der Autor von Subul Salam, der hat gesagt, es gibt keinen Beweis dafür. Aber dies, was er gesagt hat, ist nicht korrekt. Oder ist nicht voll korrekt. Warum? Weil die Gelehrten geforscht haben, und Barakallahu fikum, sie haben die Illa, das bedeutet, sie haben den Grund sozusagen untersucht. Warum darf man nicht beten in diesen Zeiten? Und deshalb gibt es diese Aussage von Gelehrten, die sagen, wenn ein Gebet einen Grund hat, man darf es verrichten, auch in diesen unbeliebten Zeiten. Man darf es verrichten, auch in diesen Zeiten, die normalerweise unbeliebt sind. Warum? Weil das einen Grund hat. Aber grundlos zu beten, dann wird eine Person kommt, sagt, ja, ich bete 4 Raka'a für Allah. Oder ich bete 10 Raka'a für Allah. Das ist nicht in Ordnung und das ist verboten, weil der Prophet Muhammad s.a.w. sowas verboten hat. Das bedeutet, Barakallahu fikum, aus diesen 2 Hadithen und noch kommen noch 2 Hadithe bezüglich Jumu'ah. Das wird außer Jumu'ah, man kann in der Zeit von Jumu'ah Nafil beten, aber diese beiden Überlieferungen, die sind 155, 156, die sind Barakallahu fikum, schwache Überlieferungen. Deshalb konnte man nicht, man darf das nicht als Beweis nehmen. Das heißt allgemein, um die Sache klarzustellen, man darf in bestimmten Zeiten nicht beten, außer dass man einen Grund dafür hat, wie zum Beispiel Begrüßung der Moschee, wenn man immer 2 Raka'a nach dem Wudu betet oder wenn man Istikhara-Gebet betet. Das bedeutet, hat das Gebet einen Grund, einen triftigen Grund, darf man auch dieses Gebet verrichten, wenn das in dieser Zeit ist, in dem unbeliebt ist zu beten. Aber wenn die Sonne aufgeht oder untergeht, dann muss man abwarten. Da muss man ein bisschen abwarten, bis die Sonne hochgegangen ist oder bis die Sonne untergegangen ist und dann kann man beten. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa an Jubair ibn Mut'im qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bani abdi munaf ya bani abdi munaf aw manaf لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا أحدا، يعني الأهل قريش، لا تمنعوا أحدا يريد أن يطوف ويصلي، لا تمنعوا أحدا يريد أن يطوف أو أن يصلي في البيت. وعلمنا بارك الله فيكم أن الطواف صلاة، فإذا كان الإنسان في الحرم، وهنا خلاف آخر بين أهل العلم كبير، ما هو الحرم؟ هل هو فقط المسجد، أي مسجد الكعبة، أو أنه كل مكة؟ هل هو كل مكة أم أنه فقط مسجد الكعبة؟ قولان، هناك من أهل العلم من يقول الكل، وهناك من يقول بارك الله فيكم أنه فقط مسجد الكعبة، والله تعالى على أعلم أنه مسجد الكعبة أرجح، لأنه قال صلاة في مسجد الكعبة بمئة ألف صلاة. على كل الشاهد أنه في الكعبة أو في الحرم، في المسجد الحرام، أنه ما يمنع أي أحد يريد أن يصلي أو يطوف بالبيت، أي أن هذه الأوقات أوقات الكراهة غير موجودة بالنسبة للحرم. فهل هذا أيضا يستدل به؟ نعم يستدل به، لأن هنا في سبب، وهو أنه سيطوف، وبعد الطواف سنة يصلي ركعتين، فلو منع لخولف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولو طاف وما صلى ركعتين، طيب حديث النبي صلى الله عليه وسلم لكل طواف ركعتان، ماذا نفعل به؟ فإذا هذا أيضا أحد الأحاديث، المؤلف رحمه الله كأنه يريد أن يقول بهذا أن هذه الأوقات، أن هذه الأوقات بارك الله فيكم للكراهة إلا لسبب، والله تعالى على وعلم. بارك الله فيكم. عن جبير بن مطعم زاكته تبقفيت محمد صلى الله عليه وسلم زاكته: يا بني عبد مناف، لويت فون عبد مناف دي زندي لوتا أو سمكة دي زندي جروس فيتا، عبد مناف اسو جروس فاتا فون بقفيت صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا أحدا فبيتت أودا فهندت كائنا طاف بهذا البيت، فهندت أودا فبيتت كائنا دي طواف dieses Haus machen möchte und beten möchte in jeder Stunde oder in jeder Zeit, wenn jemand Tawaf machen möchte oder beten möchte, ihr dürft ihn nicht verbieten oder ihm nicht verbieten, das zu machen Tag oder Nacht. Das wird, jemand geht nach Mekka, der will Tawaf machen, egal Tag oder Nacht, da sollte er die Möglichkeit dafür bekommen, und auch der sollte beten. Aber wir haben doch gerade gesagt, es gibt Hadithe, die besagen, man darf nicht jederzeit beten. Wie verbinden wir die beiden? Die Verbindung ist, Mekka genießt eine Sonderstellung in diesem Zusammenhang, weil Tawaf das ist. Manche Gelehrten haben diese Überlieferung genommen und haben sie gesagt, aha, das ist der Grund. Hier gibt es einen Grund. Die Leute machen Tawaf. Und nach Tawaf beten sie zwei Raka. Weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte, لِكُلِّ طَوَافٍ für jeden Tawaf gibt es zwei Raka. Dann werden die Leute bestimmt beten wollen. Deshalb sagt man, wenn ein Gebet einen Grund hat, dann kann man das beten, auch in den Zeiten, die unbeliebt sind. auch Zeiten, die unbeliebt sind. Wallahu ta'ala ala. Die Frage ist jetzt, was ist hier bezüglich Al-Haram? Ist nur, gilt das nur in der Moschee oder gilt das für Mekka insgesamt? Barakallahu fikum. Es gibt unterschiedliche Aussagen von den Gelehrten diesbezüglich. Manche Gelehrten sagen, Mekka insgesamt ist Haram, und andere Gelehrten sagen, nur die Moschee. Weil es eine Überlieferung gibt, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, ein Gebet in Haram, in der Kaaba Moschee ist wie 100.000 Gebete. Und er hat gesagt, Kaaba Moschee. Und hier haben die Gelehrten gesagt, ja, das sozusagen, das beschränkt das Gebet in Haram. Und auch Tawaf. Wo macht man normalerweise Tawaf? In ganzen Mekka? Nein. Neben Al-Kaaba, Al-Kaaba. Aber wenn die Leute so voll sind, dann kann man auch draußen machen. Aber das gehört dazu dann. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Auf jeden Fall, barakallahu fikum, als jetzt Zusammenfassung für dieses Hadith, wenn jemand in Al-Haram ist und Tawaf machen möchte oder beten möchte, da kann man jede Zeit das machen, und man darf die Muslimin nicht verhindern, das zu machen. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Ja. وحتى بالطيارة جائز يطوف بالطيارة لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف راكبا، هو طاف على الجمل صلوات الله وسلامه. طيب، وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفق الحمرة، رواه الدارقطني. ولكن هذا الأثر ضعيف، هذا الأثر بارك الله فيكم ضعيف، وهو بالنسبة للشفق، بالنسبة بارك الله فيكم لصلاة المغرب، بالنسبة لصلاة المغرب بارك الله فيكم. ابن عمر زاكته ده زبوفيت محمد صلى الله عليه وسلم زاكته الشفق الحمرة. Das bedeutet, was wir die Abendsrote nennen, Al-Shafaq, das ist die Rötung, die im Himmel ist. Aber dies, barakallahu fikum, diese Überlieferung ist schwach. Deshalb, man könnte, es gibt andere Beweise, die klar sind. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر فجران، فجر يحرم الطعام وتحل فيه الصلاة، وفجر تحرم فيه الصلاة أي صلاة الصبح ويحل فيه الطعام، رواه ابن خزيمة والحاكم وصححاه وهو صحيح. وللحاكم الحديث 160 الآن، وللحاكم من حديث جابر نحوه، وزاد في الذي يحرم الطعام إنه يذهب مستطيلا في الأفق، وفي الآخر إنه كذنب السرحان. والحديث كذلك في المستدرك الفجر فجران، فأما الفجر الذي يكون كذنب السرحان فلا يحل الصلاة ولا يحرم الطعام، وأما الذي يذهب مستطيلا في الأفق فإنه يحل الصلاة ويحرم الطعام. طبعا كلام هذا الحديث بارك الله فيكم دلالته واضحة. بالنسبة للفجر فالفجر فجران بارك الله فيكم، فجر كاذب وفجر صادق، فجر كاذب وفجر صادق. أما الفجر الكاذب فهو مستطيل في السماء مثل مثل ذنب السرحان، السرحان هو الذئب يعني مثل العمود، وبعده تقريبا بعده بوقت معين يبدأ الضوء يكون معترضا في السماء ومعه حمرة، وهو الفجر الصادق. فهذان هم الفجران. أما الأول الفجر الكاذب لا يحل الصلاة يعني ما تصلي فيه لأنه كاذب، وما يحرم الطعام يعني إذا أردت صوم تأكل لسه، إلى أن تصل إلى الفجر الصادق فهو الذي تصلي بعده، وإذا أردت الصيام فلا يجوز لك أن تأكل أو أن تشرب بعدها. حديث نما هندت نونم فمفسك هندت زيسي بارك الله فيكم. فون ابن عباس ارزاكت دب قفيت محمد صلى الله عليه وسلم زاكت الفجر فجران تزويت دي تسايت فون دي موغن فون دي دي موغن دي دي موغن زن زواي دي دماغونغن زن زواي اين دي موغن ان دي das Essen verboten wird und das Gebet ist erlaubt, und eine Dämmerung, das Gebet ist verboten und man und das Essen ist erlaubt. Bei Al-Hakim von Hadith ibn Jabir, das ist 60, er sagte, salawatullahi salamu alayhi, die Dämmerungen sind zwei. Die Dämmerungen sind zwei. Die Dämmerung, die eine längliche Licht, längliches Licht, wie Schwanz von einem Wolf ist, das erlaubt nicht das Gebet, das Frühgebet, und das verbietet nicht das Essen und Trinken. Oder die Nahrung, Speisen. Aber die Dämmerung, die mit dem horizontalen Licht ist, das erlaubt das Gebet und verbietet die Nahrung. Was bedeutet das und das, barakallahu fikum? Die Bedeutung ist klar in diesem Zusammenhang. Wir haben zwei Dämmerungen. Al-Fajru al-Kadhib. Barakallahu fikum. Das bedeutet die unechte Morgendämmerung. Die unechte Morgendämmerung. Und das ist sozusagen, das ist ein Licht, was länglich im Himmel ist, wie Schwanz eines Wolfes. Und wenn das eintrifft, das ist nicht echt. Deshalb, man darf weiter essen, wenn man fasten will. Und man darf das Gebet nicht verrichten, weil die Zeit noch nicht eingetroffen ist. Aber wenn dann das Licht im Himmel horizontal wird, quer, mit Rötung, hier ist die echte Morgendämmerung. Dann darf man nicht mehr essen und trinken, wenn man fasten will. Und wenn man beten will, dann darf man beten, oder das Gebet ist Pflicht geworden, weil die Zeit eingetroffen ist. Und deshalb sollte man aufpassen, barakallahu fikum. Zwischen den beiden, das sind ungefähr 20 Minuten. Zwischen der Morgendämmerung und den echten Morgendämmerung und unechten. Wie ist das zu erklären? Barakallahu fikum, das fängt so an bei der Dämmerung, das ist jetzt dunkel, das wird dunkel, und dann kommt Längliches Licht im Himmel. Weißes Licht. Länglich. Wie Schwanz von einem Wolf. Dann wird dieses Licht breiter, breiter, breiter und der bekommt Rötung, Rötung. Bis eine bestimmte Zeit, das fängt die echte Morgendämmerung. Und hier, ab hier, fängt das Fasten an. Ab hier fängt das Fasten an und muss man beten. Aber davon nicht. Und hier sollte man etwas beachten, dass die meisten leider Gebetszeiten heutzutage, die sind nach der unechten Morgendämmerung und nicht nach der echten. Ja? Die meisten Gebetzeiten in dieser Zeit, die sind nach, die fangen an bei unechten Morgendämmerung. Normalerweise, es gibt noch 20 Minuten. Das bedeutet, die nehmen von dir 20 Minuten weg. Nein. هذا هو الأذان الأول. الأذان الأول. Ja, der erste Adhan ist bei der unechten Morgendämmerung. Der zweite Adhan ist bei der echten Morgendämmerung und ab dieser Zeit darfst du beten und wenn du fasten willst, dann darfst du nicht. Das heißt, der erste Adhan ist kein Gebet. Nein. Das ist auch Gebetsruf, aber das ist sozusagen Vorbereitungsgebetsruf. Das wird der erste, deshalb sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wenn Bilal Adhan macht, dann isst weiter und trinkt weiter, weil Bilal Adhan macht noch in der Nacht. Aber wenn ihr den Adhan von Ibn Maktum hört, dann dürft ihr nicht mehr essen und trinken. Und von hier kommt diese echte und unechte Morgendämmerung. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. وعن ابن مسعود الذي عنده سؤال ينتظر بالسؤال الأخير إلا إذا كان سؤال مهم ما في مشكلة يعني في نفس الموضوع كنت اليوم أريد أن أنتهي من هذا الباب نعم ما في مشكلة وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها رواه الترمذي والحاكم وصححاه أصله في الصحيحين أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها وكذلك الصلاة لوقتها لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله أي العمل أحب إلى الله قال الصلاة لوقتها في رواية في وقتها وفي رواية بارك الله فيكم على وقتها على في ولي وكلها صحيحة وفيها الدلالة على أنه يجب على الإنسان أن يصلي في الوقت ولكن أحيانا قد يكون أول الوقت خير وأحيانا بارك الله فيكم أحيانا يكون في آخر الوقت مثل صلاة العشاء وهنا بارك الله فيكم الأمر جيد في مسألة أنه سأله أي الأعمال أحب إلى الله أو أي العمل أحب إلى الله طيب أول عمل أحب إلى الله ما هو الإيمان الله يهديك إيمان بالله وحده العمل الأحب إلى الله العمل الأحب إلى الله هو الإيمان التوحيد ولكن طيب لماذا هنا قال أي العمل أحب إلى الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة لوقتها وبعدين قال النبي صلى الله عليه وسلم بر الوالدين وفي رواية أخرى النبي صلى الله عليه وسلم قال غير شيء طيب ليش يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا قال بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب يخاطب الإنسان الذي أمامه بأليق شيء له. يعني مثلا أنت بتعرف رجل من أهل التوحيد وعقيدته سليمة، فسألك أي الأعمال أحب، تقول له مثلا صلاة الليل، أو تقول له مسألة أخرى، شجاع تقول له مسألة أخرى. فذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال أهل العلم أنه قال له هذا الكلام، ليس لأنه الصلاة هي أحب الأعمال على الإطلاق، وإنما القصد إن من أحب الأعمال إلى الله الصلاة لوقتها، من ولكن أحب الأعمال على الإطلاق هو التوحيد لا شك، لأنه الأساس. ولكن هنا من باب من أحب الأعمال إلى الله بر الوالدين، من أحب الأعمال إلى الله الصلاة لوقتها، أو الصلاة في وقتها أو على وقتها. طبعا لا شك بارك الله فيكم أنه في صلاة الظهر، في صلاة العصر، في صلاة الصبح، في صلاة المغرب، الصلاة لوقتها خير، في أول الوقت خير، ولكن في صلاة العشاء بالذات لوجود النص فتأخيرها خير إن اجتمع الناس. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجل إذا كان في ناس كثير، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر إذا في ناس قليل، وقال لولا أني أشق على أمتي لأخرتها. ووقت الصلاة هو بين الوقتين المحصورين، يعني بالحد أول وقت وآخر، ولكن هنا استقبال وقت الصلاة، يعني الصلاة في الوقت وعند دخول الوقت وعلى الوقت، وليس أن الإنسان يصلي فيما بعد أو قبل الوقت، هذا لا ينبغي. بارك الله فيكم. ابن مسعود رضوان الله عليه زاكته دب قفيت محمد صلى الله عليه وسلم زاكته، دي بستات فوندنتاتن استسكبيت ان استسكبيت تفريحتن ام انفنق دات سايت Das war Tirmidhi al-Hakim. Und ursprünglich ist das Hadith bei Al-Bukhari und Muslim. Ibn Mas'ud sagte, ich habe den Propheten Muhammad s.a.w. gefragt, welche Tat ist die beliebste Tat bei Allah? Allah liebt diese Tat. Der sagte, das Gebet in der Zeit. Und es gibt nicht am Anfang der Zeit. Das Gebet in der Zeit. Es gibt, barakallahu fikum, diesbezüglich verschiedene Überlieferungen. Es gibt eine Überlieferung, der Prophet sagte, das Gebet am Anfang der Zeit, das Gebet in der Zeit, das Gebet für die Zeit. Und das alles ist richtig. Und die sind authentische Überlieferungen. Das heißt, das Gebet muss man in der Zeit beten. Nicht davor und nicht danach. Nicht davor und nicht danach. Und jedes Gebet hat zwei Zeiten, Anfang und Ende. Bei früh, Mittag, Nachmittag und Maghrib-Gebet. Dass man am Anfang der Zeit betet, ist besser. Außer bei Isha-Gebet. Wenn man bei Isha-Gebet später macht, ist besser. Aber in der Zeit. Weil der Prophet Muhammad SAW das machen wollte. Und er hat gewartet. Als die Leute wenig waren, der hat ein bisschen gewartet. Als die Leute viel waren, der hat sofort gebetet. Aber der hat gesagt, hätte ich das nicht schwer für meine Nation gemacht, hätte ich Al-Isha-Gebet, Nachtgebet sozusagen, verschoben. Und hier, Barakallahu Fikum, noch eine Sache, die wichtig ist. Man muss das Gebet in der Zeit beten. In der Zeit beten. Und nicht davor, und nicht danach. Und deshalb kommen diese Hadithe in diesen drei Präpositionen. Ala lifi. Und alles ist richtig. Aber hier kommt noch eine Frage. Was ist überhaupt die beste Tat bei Allah? Was ist überhaupt die beste Tat bei Allah subhanahu wa ta'ala? Die beste Tat bei Allah subhanahu wa ta'ala ist al-Tawhid, al-Iman. Weil der Prophet Muhammad SAW gefragt worden ist, O Prophet, welche Tat ist die beste unter den Taten? Der Prophet sagte, Imanum Billah, Glaube an Allah. Das heißt, was bedeutet hier, welche Tat ist die beste? Manche Gelehrten haben gesagt, welche Tat ist die beste nach dem Iman? Welche Tat ist die beste nach dem Iman? Der hat gesagt, das Gebet. In der Zeit. Das Gebet in der Zeit. Aber es gibt noch andere Überlieferungen. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam wurde gefragt, welche Tat ist die beste unter den Taten? Er hat gesagt, das Gutsein zu den Eltern. Das Gutsein zu den Eltern ist die beste Tat. Subhanallah. Und hier sagte das Gebet. Deshalb sagen manche Gelehrten, der Prophet meinte, eine von den besten Taten. Aber die beste Tat überhaupt ist der Glaube. Und der beste Tat ist der Iman. Aber von Taten, manchmal ist für eine Person, dass man gut zu den Eltern ist. Für andere Person in der Nacht beten. Für andere Person spenden. Für andere Person das Gebet an sich selbst. Und so weiter. Da haben gesagt, manche Gelehrten, der Prophet hat ihm sozusagen ein Medikament gegeben, weil er seine Lage kennt. Und das ist sehr schön gesagt von den Gelehrten. Also der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat jedem eine Antwort, die für ihn richtig ist, gegeben. Und deshalb, aber alle Taten sind wichtig im Islam. Und alle Taten liebt Allah subhanahu wa ta'ala. Aber gibt es Taten, die Allah mehr liebt als die andere? Natürlich. Weil der Iman, der besteht von La ilaha illallah bis Schädlinge aus dem Weg von den Leuten zu räumen. Und auch Schamhaftigkeit ist vom Iman. Das bedeutet, La ilaha illallah ist die größte und dann kommt das Gebet, dann kommt zum Beispiel Zakat, Fasten, Hajj und so weiter, die Taten. Aber welche ist am besten und welche liebt Allah subhanahu wa ta'ala am meisten? Mit Sicherheit Al-Iman. Und dann kommt das Gebet, Barakallahu fikum. Und dann kommen auch andere. Oder der Prophet meinte, eine der besten der Taten, weil alle Taten Allah subhanahu wa ta'ala liebt, das Gebet ist. Wallahu ta'ala, ala wa ala. Wa an Abi Mahdhura, an Nabiya sallallahu alaihi wasallam qal, awwalu al-waqti ridwanullah, wa awsatuhu rahmatullah, wa akhiruhu afwullah. Al-hadithu, barakallahu fikum, mawdu'. فلا يسمى حديثا أصلا وهو ضعيف جدا von أبي محذورة رضوان الله عليه أبو محذورة بارك الله فيكم der مؤذن vom Propheten صلى الله عليه وسلم er sagte der Prophet hätte gesagt wenn ich sage hätte gesagt Das bedeutet, Barakallahu fikum, dies ist kein Hadith. Der sagte, am Anfang der Zeit zu beten, ist mit der Zufrieden Allah subhanahu wa ta'ala verbunden. Das wird Allah, dass man am Anfang der Zeit betet, bekommt man zu Ridwan Allah, Zufriedenheit von Allah subhanahu wa ta'ala. In der Mitte der Zeit zu beten, das ist, bekommt man Barmherzigkeit. Und am Ende Afwullah, das wird Verzeihung von Allah subhanahu wa ta'ala. Diese Überlieferung, Barakallahu fikum, ist Maudu'. Maudu' erfunden. Erfunden. Und selber Ibn Hajar sagte, da'ifun jiddan. Das wird sehr schwach. Der wollte nicht sagen Maudu', der hat gesagt sehr schwach. Aber das ist Maudu' Barakallahu fikum, weil Ya'qub ibn al-Walid al-Madani in dieser Überlieferung ist, wa kana ahadul kazzabin al-kibar. Der war ein großer Lügner. Ya'qub ibn al-Walid al-Madani. Deshalb, Barakallahu fikum, es gibt noch Ibrahim bin Zakaria al-Bajli und so weiter. Die sind Barakallahu fikum, deshalb ist diese Überlieferung, da kann man nicht sagen Hadith. Da kann man nicht sagen Hadith. Sondern das ist erfunden. Und للترمذي من حديث ابن عمر نح وهو دون الأوسط وهو ضعيف أيضا، أيضا ضعيف بالموضوع. فذلك بارك الله فيكم، هذا ما نأخذ به ولا الآخر، ولا يصح هذا شاهدا، لأن يعقوب بن الوليد كذاب، ورواية الكذاب موضوعة. الترمذي أخذ يبليفة توفس أبا دسس أوخ بارك الله فيكم إرفوندن وهم بالآن لغنة دبائي است عند يبليفة رونسكيته. Und wenn ein Lügner in der Überlieferungskette ist, dann ist dies erfunden und man darf das nicht als Beweis nehmen. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين، أخرجه الخمسة إلا النسائي. وفي رواية، رواية عبد الرزاق، لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي فجر. لا، وبارك الله فيكم كذلك هذا المعنى تكلمنا عليه فيما سبق، تكلمنا عليه فيما سبق بارك الله فيكم، أنه بعد طلوع الفجر ما يصلى إلا صلاة سنة الفجر وصلاة الفرض، غير شيء لا. وهذا خطأ ما يفعله كثير من الناس، يصلوا صلوات كثيرة، هذا خطأ. الأصل أنه لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر، ولا صلاة قبل صلاة الصبح إلا ركعتي الفجر يعني السنة، ولا صلاة بعد طلوع الفجر الفرض إلا صلاة الصبح، ما في غير شيء. والله تعالى على وعلم. بارك الله فيكم. وكذلك قبل ما ننتقل، 165 الحديث عن ابن عمرو ابن العاص، نفس الشيء عن عبد الله بن عمرو العاص، نفس الشيء بارك الله فيكم عند الدارقطني، عند الدارقطني بارك الله فيكم. ابن عمر hat berichtet, er sagte, dass der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم sagte, kein Gebet nach der Dämmerung, nach der echten Dämmerung, nach Al-Fajr, außer zwei Sajda. Und wir haben erklärt in anderen Unterrichten, wenn man sagt Sajda hier, meint man Raka'a. Das bedeutet kein Gebet außer zwei Raka'a. Das ist bei Al-Khamsa, außer Al-Nasai, das bei Abu Dawud und Tirmidhi und so weiter. Und bei Abd al-Razzaq in Al-Musannaf, er sagte, auch von Ibn Umar radhiyallahu alayhi, kein Gebet nach der Dämmerung eintreffen, nachdem die Dämmerung eingetroffen ist, außer zwei Raka'a von Al-Fajr. Zwei Raka'a von Al-Fajr. Und bei Ad-Daraqutni von Abdullah ibn Amr ibn al-Asr radhiyallahu alayhi auch das gleiche. Sind jetzt bei Hadith 165. Was bedeutet das? Das bedeutet, barakallahu fikum, wenn die Dämmerung eingetroffen ist, wenn die echte Morgendämmerung eingetroffen ist, dann gibt es nur zwei Gebete, was man betet. Zwei Raka'a. Das ist Sunna, beliebt. Das ist sichere Sunna. Der Prophet hat das immer gebetet, auf der Reise und nicht auch auf der Reise. Und dann Pflichtgebet, zwei Raka'a. Was anderes gibt es nicht. Manche Leute, die steht auf nach der Morgendämmerung, sagt, naja, fa Allah, bete ich heute 10 Raka'a. Der Prophet sagte, es gibt kein Gebet außer diese. Außer diese Gebete gibt es nicht. Auch wenn manche zum Beispiel in die Moschee kommen, was machen die? Der betet erstmal 2 Raka'a Wudu, dann 2 Raka'a Tahiyyat Masjid, dann 2 Raka'a für die Sunna, die sind 6. Und dann wartet er. Das ist auch falsch. Der braucht keine 6 Raka'a zu beten. Der betet nur 2 Raka'a und das beinhaltet das Ganze. Und dann nur Pflichtgebet. Wallahu ta'ala ala wa'ala. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر ثم دخل بيتي فصلى ركعتين فسألته فقال شغلت عن ركعتين بعد الظهر فصليتهما الآن فقلت أفنقضيهما إذا فاتتا قال لا أخرجه أحمد 167 ولأبي داود عن عائشة بمعناه وليب داود عن عائشة بمعناها وهذا تقدم الكلام عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك ركعتين بعد صلاة العصر وكذلك هو عند البخاري وليس بارك الله فيكم فقط عند أبي داود وهذا تكلمنا عنه بارك الله فيكم في الأحاديث السابقة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يدع ركعتين يصليها بعد صلاة العصر ما ترك السجدتين بعد العصر عندي قط لم يكن يدعهما سرا ولا علاني هكذا قالت عائشة رضوان الله عليها أما هذا الحديث فهو حقيقة أشكل على كثير من أهل العلم بالنسبة للجمع بينه وبين النهي عن صلاة عن الصلاة بعد العصر قال النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صلاة بعد العصر وكان يصلي ركعتين فمنهم من قال هذا خاص للنبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتاد على شيء كان يفعله دائما وطبعا هنا بعيد وبارك الله فيكم منهم من قال كان فقط النبي صلى الله عليه وسلم قد فاته صلاة فصلاها بعد ذلك ولا يسمى قضاء فلذلك قال لما قالها أفنقضيهما قال لا حتى لا تفهم أنه تقضى السنن وإنما صلى النبي صلى الله عليه وسلم لما كان عنده وقت أو لا تقضوهما في ذلك الوقت يعني أنتم لا تفعلوا هذا مثلي أنه تقضوها بعد العصر طبعا وهذا كله كما ذكرنا بارك الله فيكم تكلم فيه أهل العلم كلاما مطولا وقد تكلمنا عن هذا في الأسباق والله تعالى على وعلم وبهذا بارك الله فيكم ينتهي هذا الباب وهو كتاب الصلاة وإن شاء الله في الدرس القادم نبدأ بباب الأذان في الدرس القادم نتكلم عن الأذان بإذنه تعالى أيوم الثلاثاء القادم إذا أذن الله سبحانه وتعالى حديث 166 von أم سلمة رضي الله عليها sagte der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم hat عصر gebet gebetet dann ist er zu mir nach Hause gekommen dann hat er zwei Raka gebetet dann habe ich ihn gefragt O Prophet du hast sozusagen du hast verboten dass man nach العصر betet und du betest der hat ihr gesagt ich war beschäftigt oder man die Geschichte hier im Hadith ist anders sagt shughiltu an rak'ataini ba'd adh-dhuhr fa sallaytu al-an ich wurde beschäftigt nach dem Dhuhr Gebet dass ich zwei Rak'a bete und jetzt habe ich diese zwei Rak'a gebetet dann hat sie ihm gesagt afa naqdihima können wir das auch sozusagen nachher beten der Prophet wenn wir das nicht gebetet haben der Prophet sagte nein das ist bei Ahmed das ist bei Al-Imam Ahmed Barakallahu fikum Hadith 167 ist von Abu Dawud auch das gleiche wie Hadith Salama aber von Aisha das gleiche von Hadith Salama aber von Aisha بارك الله فيكم und das haben wir schon erklärt jetzt dieses Hadith von Salama das habe ich auch schon erklärt بارك الله فيكم ich brauche das jetzt nicht nochmal zu wiederholen die ganze Erklärung es gibt eine Überlieferung, der Prophet Muhammad SAW, wir haben das gerade gehabt heute, dass der Prophet Muhammad SAW, Barakallahu fikum, verboten hat, Hadith Uqba ibn Amir und Hadith Abi Sa'id al-Khudairi. Der Prophet Muhammad SAW hat verboten, dass man nach Asr betet. Und dann betet er nach Asr. Wie können wir das verbinden? Hier sagte der Prophet, es gab, Barakallahu fikum, eine Delegation von einem arabischen Stamm, die zum Propheten Muhammad SAW gekommen sind und sie wollten den Islam annehmen. Und sie haben dem Propheten Muhammad SAW viele Fragen gestellt. Und der Prophet Muhammad SAW war mit ihnen beschäftigt. Deshalb hat er nicht gebetet. Die zwei Raka'a nach Dhuhr Gebet. Als er nach Asr das oder sich erinnert hat, dann hat er die gebetet. Umm Salama sagt ihm, sollten wir das nachholen, wenn wir das vergessen haben? Der hat gesagt, nein. Nein, entweder bedeutet, macht ihr das nicht, ihr dürft das nicht nachholen, oder nein heißt das in dieser Zeit nicht. Und normalerweise die Sunna-Gebete holt man nicht nach. Wenn man zum Beispiel absichtlich das verlassen hat. Aber wenn man das vergessen hat, dann kann man das nachholen, aber in bestimmten Gebeten, nicht in allen. Deshalb, Barakallahu fikum, gab es große Diskussionen zwischen den Gelehrten diesbezüglich. Darf man nach Asr-Gebet was beten? Manche sagen überhaupt nicht. Manche sagen, wenn man einen Grund dafür hat, wie zum Beispiel hier, dann darf man. Andere sagen, der Prophet hat das immer gebetet. Wie könnte man das verbinden mit sein? Deshalb haben sie gesagt, das ist unbeliebt, nach Asr zu beten. Oder die vierte Aussage, das ist eine spezielle Sache für den Propheten, dass er immer zwei Raka'a nach Asr gebetet hat, zu Hause, und nicht für die anderen. Andere haben gesagt, das gilt für alle. Sozusagen nach Asr zwei Raka'a zu beten zu Hause, das ist Sunna. Aber das kann man, Barakallahu fikum, nicht genau bestätigen, weil die Sahaba sowas nicht gemacht haben nach dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Sondern manche Sahaba haben gesagt, es gibt sowas nicht. Obwohl Aisha das überliefert hat. Und deshalb andere auch Meinung, die haben gesagt, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat sozusagen diese zwei Raka'a nachgeholt. Aber weil er immer das so gemacht hat, als er eine Ibadah, einen Gottesdienst angefangen hat, der hat das Regel gemacht oder Regel praktiziert, zur Regel gemacht, deshalb hat er das gemacht. Aber das kann man nicht bestätigen, auch diese Aussage, dass jede Ibadah, was der Prophet angefangen hat, der hat das zur Regel gemacht, weil andere Ibadah, der hat manche Sachen gemacht, aber der hat das nicht immer getan. Salawatullahi wa sallamu alayhi. Deshalb, Barakallahu fikum, es gibt eine große Diskussion bei den Gelehrten diesbezüglich. Wallahu ta'ala ala wa alam. Und wir haben das schon erklärt. Aber wichtig für uns ist, dass wir wissen, nach Asr, wenn man einen Grund für ein Gebet hat, man kann inshallah das beten. Aber wenn man keinen Grund hat, das wird nur zusätzlich und sowas, dann macht man das nicht. Wallahu ta'ala ala wa alam. Und Hadith Aisha, wir haben das schon erklärt. Wir brauchen das nicht nochmal zu erklären. Die Brüder und Schwestern, die das nochmal hören möchten, da können sie zu unterrichten, die sind im Internet vorhanden und da kann man, Barakallahu fikum, das zuhören nochmal und da kann man die Erklärung dafür inshallah verstehen. Wenn man Fragen hat, da könnte man die Fragen stellen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Und somit, Barakallahu fikum, haben wir den ersten Kapitel von dem Buch des Gebetes zu Ende. Das nächste Mal, das wird am Dienstag inshallah, fangen wir mit dem zweiten Kapitel, und zwar Kapitel von Al-Adhan, Gebetsruf, und Barakallahu fikum, wir werden über die Hadithe erklären und wie man das richtig macht, Barakallahu fikum, und wie man Adhan, was sind die Hadithe, die bezüglich Al-Adhan gekommen sind. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns befestigen und möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Der Unterricht für die Brüder hier in der Moschee ist beendet. Subhanakallahu bihamdik, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Für die Brüder und Schwestern im Internet, Det kunde era frågan Andy Admin skicken bezni ta'ala, damit wir die Fragen erstmal beantworten. Erstmal barakallahu fikum Fragen, die zum Unterricht gehören. Und dann sehen wir bezni ta'ala wegen auch allgemeine Fragen. Wenn man hat, da könnte man das schicken. Na. Dann etwas Stephen barakallahu fikum. طيب jetzt der Unterricht ist nur auf Deutsch inshallah, oder sage ich jetzt die Fragen und Antwort, die sind nur auf Deutsch und die sind die Fragen, die zum Thema Bildnital. Moment. طيب es gibt Regeln bei uns hier im Raum, wenn man eine Frage hat, dann sollte man die Frage an die Admin schicken. Und wenn du auch etwas Slave of the Most High, wenn du was hast, dann bitte schick das an die Admin und die Admin werden mir das schicken. Schick das an die Admin und die Admin werden mir das schicken, inshallah. Bitte nicht so viele Fragen. طيب. Liebe Brüder und Schwestern, ab inshallah diese Woche machen wir am Freitag, wir machen eine Änderung, Jazakumullah khairan, bezüglich Unterrichte. Vielleicht werden wir eine Änderung nehmen, da werde ich euch Bescheid sagen, inshallah. Das wird nur Freitag und Montag sein. Das bedeutet, wir tauschen. Wir machen Arabisch Freitag und wir machen Barakallahu fikum Montag Zeichen der Stunde. Vielleicht machen wir das. Ich sage euch aber Bescheid am Donnerstag, inshallah. Ich werde euch am Donnerstag bin ich ta'ala Bescheid sagen. طيب. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ich habe nicht bekommen hier, es gab jemand, der hat gesagt, der hat etwas Wichtiges. Wer ist die Person, die hat gesagt, der hat etwas Wichtiges? Ja, hast du das an die Admin geschickt? Okay. Dann. Schwester, vielleicht schickst du mir. اوكي شيك سمية. Wir gucken, was von Wichtigkeit das hat. طيب ان شاء الله warte, ان شاء الله warte, bis ich die anderen Fragen gestellt habe oder bis ich die anderen Fragen beantwortet habe, dann können wir deine Frage auch ان شاء الله nehmen, باذن تعالى, weil das eine ganz normale Frage ist für mich mindestens. Okay, nicht so, danke. الحمد لله رب العالمين, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد, haben so viele Fragen bekommen, بارك الله فيكم, haben so viele Fragen bekommen, deshalb muss ich ein bisschen kurz machen. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Und es gibt, barakallahu fikum, auch Zeiten. Das bedeutet, das ist nicht der letzte Unterricht. Und das ist nicht der erste Unterricht, inshallah. Und wir möchten diese Unterrichte, barakallahu fikum, für Allah subhanahu wa ta'ala halten. Und da kann man auch die Unterrichte, die wir machen, biiznihi ta'ala, nochmal zuhören. Auf der Seite Barakallahu Fikum, deshalb, das ist auch eine Möglichkeit. Und dazu Barakallahu Fikum erkläre ich am Anfang etwas, damit alle Brüder und Schwestern wissen, wer wir sind und was wir sagen, damit man auch Barakallahu Fikum genau weiß, mit wem man zu tun hat. Wir sind heuer Leute in diesem Raum, die Alhamdulillah Rabbil Alamin, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sagen. Und wir sagen das, weil wir auch die Bedeutung verstanden haben. Das heißt, wir beten Allah allein und einzig an und wir folgen dabei dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wir schwören alles, was gegen den Islam ist, ab und wir nehmen alles, was im Islam ist, an und wir versuchen, den Islam so viel wie möglich zu praktizieren. Barakallahu fikum, wir nehmen den Islam mit Beweisen aus Koran und Sunna und wir respektieren alle Gelehrten, die islamischen Gelehrten, respektieren wir diese Leute, und wenn jemand von ihnen auch einen Fehler gemacht hat, dann Barakallahu fikum, erklären wir den Fehler, aber die Person, das hängt damit ab, ob diese Person weit ist von dem Weg von Koran und Sunna oder ob diese Person auf dem Weg von Koran und Sunna. Wenn er weit von Koran und Sunna ist, von diesem Weg, dann wird vor ihm gewarnt und vor seinen Aussagen. oder Meinungen. Wenn diese Person aber auf dem Weg von Koran und Sunna ist und er nimmt von Koran und Sunna und der respektiert auch die Gelehrten, dann barakallahu fikum, es wird nur gesagt, der hat diesen Fehler in diesem Zusammenhang gemacht, aber von seiner Person, wir zeigen Respekt. Und wenn man auch barakallahu fikum sagt, er hat was gemacht, dann oder Falsches gemacht, dann sagen das Gelehrten und Großgelehrten und nicht jeden. Und deshalb versuchen wir auch in diesem Raum Erziehung barakallahu fikum zu geben. Das bedeutet, dass unsere Brüder diese, und Schwestern, dass sie diese Erziehung bekommen. Und es gibt hier einen Lehrer im Raum und der Lehrer macht den Unterricht und die anderen hören zu und die versuchen mitzulernen und zu verstehen, was hier barakallahu fikum gesagt wird. Und sie versuchen, inshallah, diese Unterrichte zu lernen. Die versuchen, barakallahu fikum, diese Unterrichte zu lernen. Und sie versuchen natürlich, das auch weiterzuleiten. Das bedeutet, der Unterricht dient dazu, liebe Brüder und Schwestern, dass wir den Islam lernen. Und dass wir natürlich auch andere davon zu berichten. Und dass wir den Leuten erklären, das ist unsere Religion. Und das sagen wir als Muslime. Und Alhamdulillah Rabbil Alamin, in diesem Raum verbergen wir nicht. Nichts verbergen wir. Das heißt, wir haben nichts zu verbergen und wir sind offen für alle. Barakallahu fikum, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Und wir sagen, was wir glauben. Was wir glauben und welchen Weg wir nehmen. Und wenn wir, wenn andere Leute das falsch machen, das ist nicht unser, sozusagen, das ist nicht unsere jetzt Schuld, dass manche Leute irre gegangen sind. Und dafür, barakallahu fikum, warnen wir auch hier in diesem Programm vor bestimmten Räumen, damit man genau, barakallahu fikum, weiß, wer wir sind. Wir sind keine Leute, die die Muslimin vom Islam ausschließen. Das bedeutet, wir sind keine Leute, liebe Brüder und Schwestern, dass wir die Leute vom Islam ausschließen. Deutschsprachige Islaminformation Germany oder die heißen jetzt deutschsprachige Islamvorträge Germany. Deutschsprachige Islamvorträge Germany oder deutschsprachige Islaminformation Germany, die die Muslime vom Islam ausschließen und nicht nur die Muslime, sondern auch, barakallahu fikum, die Ulama. Die Großgelehrten, die sagen, die sind kein Moslem und die sind ewig in der Hölle, wal'iyadu billah. Möge Allah uns bewahren. Und wir sind auch, barakallahu fikum, nicht von diesem deutschsprachigen Al-Sunna-Unterricht oder Licht des Islam, diese Sekte von Lahbash. Und wir sagen, barakallahu fikum, wir warnen alle Leute vor solchen Räumen. Deshalb sollten, und wir warnen auch, barakallahu fikum, vor Fitna und vor manchen Internetseiten, wal'iyadu billah, die Unrecht, wal'iyadu billah, verbreiten zwischen Muslimin und die Lügen über andere Muslime. Damit man von Anfang weiß, wer wir sind und was wir sagen. Wir sind Leute, die den Islam praktizieren wollen, aber mit Beweisen, mit Belegen aus Koran und Sunna. Und sie verstehen diese Belege wie die Gefährten, wie die Gefährten von unserem Propheten das verstanden haben und Gefährten von Gefährten, barakallahu fikum. So wollen wir den Islam verstehen. Und jeder, der auf diesem Weg ist, hat inshallah die Wahrheit. Wir wollen unser Islam, barakallahu fikum, nicht sozusagen parteisieren. Das heißt, du hast eine Partei und der andere hat Partei. Du hast eine Gruppe und die anderen haben Gruppe. Das wollen wir nicht. Wir erkennen keine Gruppen in diesem Zusammenhang und wir erkennen keine Parteien in diesem Zusammenhang. Derjenige, der den Islam leben möchte, der lebt den Islam mit Koran und Sunna und alle Muslime sind eine Familie, alle Muslime sind Geschwister, es gibt keine Nationalität im Islam, es gibt, barakallahu fikum, nicht, dass man sagt, ich komme aus diesem Land und du kommst aus diesem Land, deshalb bin ich besser, weil mein Land besser ist, sowas haben wir nicht. Es gibt bei uns keinen Unterschied zwischen Schwarzen und Roten oder Gelben und Weißen, sondern der Unterschied ist, wie du den Islam gelernt hast und wie du den Islam praktizierst nach dem richtigen Weg. Und wir verstehen uns als barakallahu fikum eine Arbeit, eine بارك الله فيكم إن شاء الله aufblühende Arbeit für die islamische Dawa, dass wir zum Islam rufen und dass wir بارك الله فيكم dass wir den Islam richtig praktizieren. Das ist unser Ziel in diesem Zusammenhang. Und zuletzt, wir versuchen, barakallahu fikum, den Charakter von unserem Propheten sallallahu alaihi wasallam zu befolgen und den Charakter von seinen Gefährten radhiyallahu alaihim, die Besten, die den Islam praktiziert haben und verstanden haben. Und wir sind Menschen. Wenn wir Fehler begehen, dann sollte man Nasiha geben. Aber, barakallahu fikum, mit der richtigen Art, wie man Nasiha oder wie man Ratschläge gibt und wie man kritisiert und nicht, wal'iyadu billah, in billig Formen und in billigen Arten, die nur beweisen, dass man, wal'iyadu billah, keine Ahnung vom Islam hat. Das sind wir, barakallahu fikum, liebe Brüder und Schwestern. Und unsere Unterrichte, die sind sozusagen jeden Tag, Montag ab 21.30 Uhr ungefähr, Arabisch Sprache. Und wir lernen von Büchern, die bekannt sind und die sozusagen bestätigt sind bei Muslimen. Dienstag haben wir Fiqh-Unterricht, das ist von dem Buch Subul Salam. Dann Barakallahu Fikum, Mittwoch haben wir Koran-Unterricht. Und das ist alles auf Arabisch und Deutsch. Und danach gibt es nur auf Deutsch Fragen zu beantworten. Dann barakallahu fikum, Donnerstag haben wir Aqida-Unterricht. 200 Fragen und Antworten über die islamische Aqida. Und dann barakallahu fikum, das wird Glaubensunterricht. Und dann Freitag haben wir Zeichen der Stunde. Diese Unterrichte werden aufgenommen und die werden im Internet gestellt, weil wir sozusagen, barakallahu fikum, alhamdulillah rabbil alamin, nichts verbergen, weil wir, alhamdulillah rabbil alamin, glasklar sind und wir brauchen unsere Religion nicht zu verbergen. Und was wir glauben, sagen wir, und wir sind nicht wie andere Leute, wal'iyadu billah, die den Islam zerstören, um nur Zufriedenheit von Menschen zu bekommen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns auf dem richtigen Weg des Islam befestigen. Heute haben wir, barakallahu fikum, heute haben wir Fiqh-Unterricht gehabt. Wir haben das erste Kapitel von einem Kapitel gesprochen. Das ist von dem Gebet. Das ist im Gebetbuch von Subul Salam. Und wir haben, barakallahu fikum, jetzt das zu Ende geführt. Und das nächste Mal fangen wir mit dem Thema Adhan. Das wird Gebetsruf. Wie macht man das richtig? Was sagt man genau? Was sind die Hadithe dazu? Die Zeiten dafür? Und so weiter. Barakallahu fikum. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Und eine letzte Sache, bevor ich mit den Fragen, mit den Antworten anfange, barakallahu fikum, von den Fragen, die wir jetzt gerade bekommen haben. Eure Hilfe ist auch, barakallahu fikum, eure Hilfe ist natürlich uns mit großem Wert zu erwarten. Das bedeutet, wir erwarten eure Hilfe. Und wenn man etwas, barakallahu fikum, hat, dann jazakumullah khairan, barakallahu fikum, sollte man uns anschreiben. Und es gibt natürlich Internetseiten, da könnte man auch die Unterrichte nochmal hören. Aber alhamdulillah rabbil alamin, wir müssen, barakallahu fikum, zusammenwirken, nicht für unsere einzelnen Personen oder Namen, sondern barakallahu fikum, für unsere Religion, für den Islam. Und du bekommst dafür inshallah Ajr, dass du mitwirkst. Du bekommst dafür Lohn, dass du mitwirkst, solange wir nach dem Weg von Koran und Sunna reden. Und wir sind auf diesem Weg, ohne Zweifel, barakallahu fikum. Und wir werden immer auf diesem Weg Leute finden, die gegen diesen Weg sind, die gegen Koran und Sunna sind, die den Koran verleugnen und die Sunna verleugnen, die unwissend sind und die Fitna machen möchten. بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا والحمد لله رب العالمين. Und nicht vergessen, barakallahu fikum, unser Weg geht weiter und unsere Arbeit geht weiter, egal was die Leute versuchen und was die Leute wollen, aber wir werden niemals unsere Religion ändern wegen ein oder zwei Personen oder weil manche Leute das wollen. Inshallah bleiben wir treu zum Islam. Derjenige, der treu bleiben möchte, der kann hier mitwirken und der sollte mitmachen. Aber derjenige, der seine Religion für die anderen ändern will, dass die Leute sagen, ja, du bist gut und du bist moderat und du bist modern und du bist sozusagen, du bist nicht konservativ oder ich weiß nicht, was sie von Wörtern sagen, dann sage ich nur, Allah subhanahu wa ta'ala ist groß und Allah sieht, was wir tun und was wir sagen und Allah wird mit uns abrechnen. Jeder Muslim und jeder Muslima müssen das verinnerlichen. Wir sagen doch La ilaha illallah. Wir sagen doch, Allah ist der einzige Gott. Wir sagen doch, Allah wird uns zu einem Tag versammeln und er wird uns fragen, was wir in diesem Leben getan haben. Dann lass das auch in deinem Herzen. Und das muss verankert sein im Herzen. Das muss tief sein im Herzen. Allah sieht und Allah hört und Allah wird uns zu einem Tag sammeln. Dann bereite dich vor. Ich möchte, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wenn ich Allah treffe, inshallah, dann, wenn ich ihn treffe, ich möchte, dass er mir sagt, du hast gut getan und du warst treu und du hast Geduld gezeigt und du hast Aufrichtigkeit im Glauben gehabt. Du hast mich geliebt, richtig. Und du hast mich gefürchtet und du hast das richtige Wissen gehabt. Ich möchte das haben. Ich möchte nicht, wenn ich vor Allah stehe, dass er mir sagt, wieso hast du meine Gabe geändert? Wieso hast du die Beweise nicht gefolgt? Wieso hast du mich nicht gefürchtet? Wieso hast du mich nicht richtig geliebt? Wieso hast du das und das getan, was falsch war? Das möchte ich nicht. Ich möchte, dass ich Allah subhanahu wa ta'ala treffe und ich habe große Hoffnung. Und das ist die Sache, barakallahu fikum, was wir alle haben müssen. Das bedeutet, wenn man den Islam richtig lernen möchte, dann inshallah werden wir das zusammen hier haben. Mit Beweisen. Aus Koran und Sunna. Und wir verstehen das, wie unsere Großgelehrten das verstanden haben. Die den Islam verstanden haben. Und die das richtig studiert haben. Und verbreitet haben. Aber wenn man ein Islam haben möchte, das bedeutet Schneider-Islam. Kennt ihr Schneider-Islam? Was ist das? Das bedeutet, man will Islam so schneiden wie Schneider, ja? Wenn du ein Gewand, ja, schneiden willst und du gehst zu einem Schneider. Es gibt auch Leute, die so eine Art vom Islam haben möchten. Schneider im Islam, Schneider-Islam. Das bedeutet, man macht den Islam, wie man will. Und man sagt ja, ich mache den Islam, wie ich will. Dann sagen wir ihm, Subhanallah. Und nicht übertreiben und nicht untertreiben. Bleibt auf dem richtigen Weg. Wir sind Volk der Mitte. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Und das möchten wir, Barakallahu Fikum. Das möchten wir alle. Deshalb diejenigen, die bereit sind zu lernen, diejenigen, die bereit sind zu lernen, barakallahu fikum, die bereit sind mitzuwirken, die bereit sind, das zu verstehen. Wenn du lernen willst, es gibt einen Lehrer und du sollst Respekt haben und du sollst mitmachen und du sollst Allah subhanahu wa ta'ala dabei fürchten. Und wenn du sozusagen, wenn du weitermachen willst, dann bist du bereit zu lernen, dann tipp eine 7. Dann tipp hier in diesem Raum eine 7. Willst du das? Bitte eine 7 tippen. Willst du das nicht? Willst du das nicht? Willst du alles nach deinem Kopf machen, egal was das ist? Dann kannst du machen, was du willst und wir werden uns vor Allah subhanahu wa ta'ala treffen. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ich möchte auch etwas damit sagen, liebe Brüder, liebe Schwestern. Ich möchte noch etwas sagen. Die Leute haben den Propheten nicht gelassen. Sie haben über ihn schlecht gesprochen, liebe Brüder und Schwestern. Vergiss das nicht. Der Prophet, die Leute, die haben schlecht über ihn gesprochen und die haben ihn vorgeworfen, dass er was sagt und so weiter. Aber der Prophet hat Geduld gezeigt. Und das ist normal, dass manche heute über Abu al-Hussein oder über Abu Jamal oder über andere Brüder schlecht sprechen werden. Weil das mit ihnen sozusagen, weil sie das nicht mögen. Aber Alhamdulillah, wir nehmen hier von den großen Gelehrten, aber mit Beweisen aus Koran und Sunnah. Und wir lieben alle Muslime. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ich liebe jeden Muslim. Manche mehr und manche weniger. Aber jeder Muslim, der sagt La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, ist mein Bruder. Wenn er auch manche Fehler macht. Und jeder Muslime, die sagt La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, ist meine Schwester. Wenn sie auch manche Fehler begeht. Aber was ist meine Aufgabe und eure Aufgabe? Dass wir unsere Religion richtig praktizieren, weil wir auf Allah vertrauen, weil wir Allah fürchten, weil wir La ilaha illallah sagen und wir haben das verstanden und dass wir diesen Leuten, die falsch begehen, dass wir Ratschläge geben. Manchmal ist auch ein Ratschlag hart. Manchmal, barakallahu fikum, auch schreit man die andere Person an. Manchmal redet man hart und meistens redet man, barakallahu fikum, mit Liebe und ruhig. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns auf dem richtigen Weg des Islam befestigen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns als das Paradies als Belohnung geben. Möge Allah uns Al-Firdaus geben, die beste Stufe im Paradies. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns Kraft geben und Geduld geben, dass wir weiter befestigt auf dem richtigen Weg des Islam bleiben und dass wir vor Allah subhanahu wa ta'ala rufen und dass wir die Leute zum Islam bringen, dass wir selber ins Paradies kommen und dass wir ein Grund werden, dass viele Leute auch zum Islam kommen. Das ist unser Ziel, inshallah. Möge Allah uns befestigen. Und dass dieses Ziel gefällt vielen nicht. Liebe Brüder und Schwestern, dieses Ziel gefällt vielen Leuten nicht. Deshalb Geduld. Wir werden viel hören. Und wir werden viel sehen. Und wir werden viel Geduld brauchen. Weil die Versuchungen, die kommen und die Prüfungen, die kommen und wenn dein Iman immer stärker wird, dann wirst du auch stärker geprüft. Das bedeutet, sei froh, wenn du geprüft wirst, weil das eine Bestätigung ist für deine Religion, das ist eine Bestätigung für dein Inshallah, für deinen richtigen Weg, wenn du nach Koran und Sunnah lebst und nach dem richtigen Weg von unserem Salaf, Radwanallah alayhi, von den besten drei Generationen. Der Prophet hat gesagt, die besten unter den Menschen sind in meiner Generation und in der nächsten und übernächsten Generation. Die sind die besten unter Muslimen, weil sie den Islam richtig praktiziert haben. Deshalb, wenn du viel hörst und wenn die Leute viel reden und so weiter, einfach nach vorne blicken und tu deine Arbeit für Allah subhanahu wa ta'ala. Und vertraue auf Allah subhanahu wa ta'ala. Fürchte Allah und liebe Allah. Hoffe, dass du ins Paradies kommst. Aber fürchte auch, dass du in die Hölle kommst. Und mach weiter. Mit La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Mit den Beweisen. Im Islam. Und bitte Allah darum, dass du ins Paradies kommst. Und das ist ein Schritt, was wir hier machen. Dass du das, was du woanders nicht bekommen kannst. Du bekommst das hier im Internet. Und die Bücher auf Deutsch, die sind sehr wenig, was man übersetzt hat. Und es gibt keine Quellen hier, die sind sehr wenig, die Quellen auf Deutsch. Deshalb, inshallah, vielleicht mit unserer gemeinsamen Arbeit und mit gemeinsam, alle zusammen, wir sind eine Hand und wir sind ein Herz, dann werden wir etwas schaffen. Man sagt, ja, aber wo sind die Ergebnisse? Mach dir keine Sorgen. Die Ergebnisse können nach 1000 Jahren sein. Die Ergebnisse können nach 1000 Jahren sein. Aber hauptsächlich hast du etwas getan. Und eines Tages wird man sagen, Möge Allah subhanahu wa ta'ala diese Person und diese Person verzeihen und vergeben. Und möge Allah ihm Barmherzigkeit schenken. Warum? Weil er etwas für den Islam gemacht hat. Oder weil sie für den Islam etwas gemacht hat, aber auf dem richtigen Basis und auf dem richtigen Weg. Und das ist der Unterschied zwischen uns und anderen Leuten. Viele wollen für den Islam was tun. Aber wir sagen, basiert auf dem richtigen Wissen, auf dem richtigen Weg und vor Allah mit guten Taten und dass man Geduld dabei zeigt. Und dass man, barakallahu fikum, das richtig macht. Aber andere Leute machen, egal was sie wollen. Das wollen wir nicht. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Und ich hoffe, dass man so, barakallahu fikum, ein Bild bekommt, wer wir sind und was wir sind. Und es gibt, wie ich schon gesagt habe, Leute, die sagen sehr viel. Und die lügen sehr viel. Und die verbreiten sehr viele Lügen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala diese Leute recht leiten. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns auf dem richtigen Weg des Islam befestigen. Die erste Frage. Wenn man sich nicht sicher ist, wie viele Rak'a man gebetet hat, was sollte man dann machen? Wenn man nicht sicher ist, wie viele Rak'a man gebetet hat, dann haben wir, barakallahu fikum, zwei Möglichkeiten. Du betest hinter einem Imam, dann machst du wie dein Imam. Also du betest in Gemeinschaftsgebet, dann machst du wie dein Imam. Du betest allein, dann baust du auf die niedrige Zahl. Das wird angenommen. Du betest Asr-Gebet, Nachmittagsgebet. Und du denkst, habe ich jetzt drei gemacht oder vier? Dann baust du auf drei. Du nimmst dann drei im Kopf. Und dann machst du Raka. Du machst noch Raka, die vierte. Und dann machst du zwei Vergesslichkeit-Niederwerfungen. Entweder vor Assalamu alaikum oder nach Assalamu alaikum, wie du willst. Vor oder danach. Wenn du fünf gebetet hast, dann inshallah, dann hast du etwas Gutes bekommen. Wenn du weniger gebetet hast, dann hast du mit diesen zwei Vergesslichkeit-Niederwerfungen sozusagen das Gebet vollständig gemacht. Ich hoffe, dass man diese Frage verstanden hat, die Antwort. Habt ihr verstanden? Natürlich, Shahada wiederholst du nicht bei Vergesslichkeit, Niederwerfungen. Das bedeutet, du sitzt At-Tahiyyatu Lillah, Salawatu At-Tayyibat, Assalamu ala Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Dann sagst du, bis zu Ende, dann Allahumma salli ala Muhammad, dann sagst du, Allahumma ani a'udhu bika min adhab al-qabr, min adhab al-nar, und dann machst du Allahu Akbar, Vergesslichkeit, Niederwerfung, dann Allahu Akbar sitzen, dann Allahu Akbar nochmal, Allahu Akbar sitzen, Assalamu alaikum wa rahmatullah, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Oder du machst erstmal At-Tahiyyatu, dann Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dann اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم بس عند دي سبت كبيت دان زاكس السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله الله اكبر فجس لي كاد ني دافونك الله اكبر زيتسن الله اكبر ني دافونك دان الله اكبر زيتسن السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله داس اس داس كيت اند داس اندر كيت wenn du verzweifelt bist, habe ich drei gebetet oder vier, du weißt nicht mehr, dann machst du das am Ende. والله تعالى أعلى وأعلم. Die nächste Frage. Darf man die zwei Rak'a nach dem Wudu in den verbotenen Zeiten beten, auch wenn man sie nicht immer betet? Barakallahu fikum, eigentlich ja. Die zwei Rak'a nach Wudu darfst du jede Zeit beten, kein Problem. Die zwei Rak'a nach Wudu darfst du jede Zeit beten, kein Problem. Aber richtig ist, dass du das immer machst. Das wird besser ist, dass du immer machst. Und du kannst auch in diesen Zeiten, in denen das Gebet unbeliebt ist, unbeliebt beten. Bei Verbotenen nicht. Die Verbotenen, die sind zwei. Wenn die Sonne hochgeht und wenn die Sonne aufgeht und wenn die Sonne untergeht, dann betest du das nicht. Wartest du ein bisschen. Aber bei diesen unbeliebten Zeiten, wenn du Wudu gemacht hast und du willst nach Wudu zwei Rak'a beten, weil das Sunna ist, dann kannst du das machen. Wo es beweist, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, ich habe die Schritte von Bilal im Paradies gehört. Der hat gesagt dann, dass Bilal hat gesagt, ich habe immer nach dem Wudu zwei Raka gebetet, und es gibt auch eine Überlieferung vom Propheten, wer immer zwei Raka nach dem Wudu betet, inshallah kommt ins Paradies. Und dieser Barakallahu fikum ist kein Problem, aber richtiger und besser ist, dass du das immer machst. Aber wenn du das nicht immer machst, dann pass ein bisschen auf. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Welchen Beweis nehmen die Gelehrten, dass man das Isha-Gebet bis zur islamischen Mitternacht gebeten haben muss, Barakallahu fikum, indem der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, وَصَلَاتُ الْعِشَاءِ وَقْتُ صَلَاتِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ الْأَوْسَطِ. Der Prophet sagte, dass die Zeit von Isha-Gebet ist bis Mitternacht. Und das ist eine klare, sozusagen, das ist erstmal in Sahih, das ist bei Al-Bukhari auch, Barakallahu fikum. Und das ist klar, sozusagen. Und weil das so klar ist, dann sollte man das, Barakallahu fikum, sozusagen nehmen. Hadith, das ist bei Al-Bukhari und Muslim. Bei Al-Bukhari ist von Hadith von Jabir, und bei Muslim ist Hadith von Abdullah bin Amr. Und beide sind Gefährten von unserem Propheten Muhammad sallam. Die haben das gesagt, der Prophet Muhammad sallam sagte, إِلَى نُصْفِ اللَّيْلِ الْأَوْسَطِ, bis Mitternacht, sagte der Prophet. Das ist deutlich. Das ist klar und deutlich diesbezüglich. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Die vierte Frage. Wenn man sich vertan hat und vor der Zeit gebetet hat, muss man das Gebet wiederholen? Ja. Wenn man sich vertan hat und das Gebet vor der Zeit gebetet hat und da hat man sich in der Zeit erinnert, dann muss man das Gebet nachholen oder wiederholen, weil man nicht gebetet hat. Wenn man nicht 6 Rak'a beten braucht, sondern nur 2 Rak'a, muss man dann das alles in die Absicht fassen? Die Frage ist so, Barakallahu fikum, nicht klar, aber das war, als ich erklärt habe heute, wenn man in die Moschee kommt früh, und da will man morgens Gebet beten, was machen manche? Die machen erstmal Wudu. Und dann sagt er, die ersten 2 Rak'a, die sind für Wudu. Und dann betet er noch 2 Rak'a, Begrüßung der Moschee, einzeln. Und dann betet er 2 Rak'a, die Sunna, das bedeutet die zusätzliche Sunna, vor dem Frühgebet, vor dem Pflichtgebet. Da hat man so 6 Rak'a gebetet. Und dann wartet man und dann betet man die 2 Rak'a Pflichtgebet. Das ist nicht richtig. Weil man, Barakallahu fikum, wenn man in die Moschee kommt, da braucht man nur 2 Rak'a zu beten, als entweder als die Sunna. Wenn man zum Beispiel die Sunna zu Hause gebetet hat, dann betet man die 2 Rak'a als Begrüßung der Moschee und, wenn man davor Wudu gemacht hat, beide. Das heißt, man kann die 3 Absichten zusammenfassen in diesem Zusammenhang, obwohl für Begrüßung der Moschee keine extra Absicht gebraucht wird. Also du brauchst keine extra Absicht diesbezüglich. Wallahu ta'ala ala wa ala. Ich hoffe, dass man verstanden hat. Das bedeutet, wenn du in die Moschee gehst, dann betest du nur 2 Rak'a. Wenn du zum Beispiel Wudu in der Moschee gemacht hast, dann betest du 2 Rak'a, 4 Wudu und Begrüßung der Moschee. Und wenn du zu Hause nicht gebetet hast, die Sunna, dann betest du das, die Sunna. Wir reden vom Frühgebet. Barakallahu fikum. Ich hoffe, dass man verstanden hat. Wenn man nicht versteht, dann tippt man eine 5 immer, Barakallahu fikum. Dann verstehe ich, dass man nicht verstanden hat. Dann wiederhole ich. Wenn man auch dann zusätzliche Fragen hat, dann sollte man, Barakallahu fikum, diese zusätzliche Fragen an die Admin schicken. Und die Admin tippen das hier, weil wir, Barakallahu fikum, eine Ordnung hier im Raum haben möchten. Nicht, dass man abgelenkt wird. Jazakumullah khairan, Barakallahu fikum. Okay, nochmal. Du willst in der Moschee beten. Angenommen, 5 Uhr ist Frühgebet. Und ihr betet 5.30 Uhr in der Moschee. Du kommst in die Moschee, du brauchst zum Beispiel, du kommst angenommen in die Moschee, du gehst von zu Hause drei Viertel fünf. Dann bist du 5:15 in der Moschee, früh. Okay? Du hast noch nicht die Sunna vor dem Frühgebet gebetet, die sind 2 Raka. Und du musst eigentlich 2 Raka beten als Begrüßung der Moschee. Und du bist eine Person, Alhamdulillah, nach jedem Wudu betet 2 Raka. Was machen manche? Die kommen in die Moschee rein, die gehen, die machen Wudu. Ja? Die machen Wudu. Und danach, was machen diese Leute? Die beten 2 Raka für Wudu, 2 Raka Begrüßung der Moschee, 2 Raka Sunna-Gebet. Und das ist nicht in Ordnung. Weil der Prophet sagte, man betet vor Fajr nur diese 2 Raka. Das wird vor Pflichtgebet. Betet man nur 2 Raka. Und das sind, da kann man alles zusammen beten. Das wird die 3 Gebete in 2 Raka nur. Oder die 3 Absichten in 2 Raka. Begrüßung der Moschee. Und 2 Raka nach Wudu. Und Barakallahu fikum, 2 Raka die Sunna. Alles nur 2 Raka. Da braucht man nicht 6 zu beten. Dann sagt man, ja, aber wenn ich zu Hause schon gebetet habe, zum Beispiel, du hast um 5 die 2 Raka gebetet. Und du gehst in die Moschee 5:15. Du hast schon die Sunna gebetet. Was machst du in der Moschee? Du betest nur 2 Raka, Begrüßung der Moschee, und du sitzt. Du wartest. Pflichtgebet. Wallahu ta'ala ala wa ala. Nächste Frage, inshallah. Inwiefern stimmt die Aussage, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam das während der Reise die Nafila-Gebete nicht verrichtet? Wurden außer Salat al-Fajr, barakallahu fikum, Salat al-Fajr und Luther, nee, das wird die beliebte 2 Raka von Salat al-Fajr und Salat al-Luther hat er immer gebetet auf der Reise. Aber die Sunna-Gebete, zum Beispiel die 4 Raka vor Duhur, die 2 nach Duhur, die 4 Raka vor Asr, die 2 Raka nach Maghrib, 2 Raka nach Isha, hat er nicht gebetet auf der Reise. Salawatullahi wasalamu alayhi. Das stimmt. Diese Aussage. Deshalb sagen manche Gelehrten, zur Sunna gehört, dass man die Rawatib, Sunna-Gebete auf der Reise nicht betet. Warum braucht man für das Begrüßungsgebet keine Absicht fassen? Der Prophet sagte doch, ja. Es gibt 2 Arten von Begrüßung der Moschee. Eine Art, dass du extra, pass auf, dass du extra in die Moschee kommst in einer Zeit, du brauchst dann 2 Raka zu beten. Hier fasst du die Absicht, dass du die 2 Raka für Begrüßung der Moschee hast, im Herzen natürlich, ja, nicht sagen. Absicht sagt man nicht, liebe Brüder und Schwestern. Absicht sagt man nicht. Absicht ist im Herzen. Das wird, du beabsichtigst, in deinem Herzen 2 Raka zu beten. Wenn du extra in die Moschee reinkommst und du willst, du musst 2 Raka beten, dann fasst du die Absicht im Herzen. Aber wenn du zum Beispiel eine andere Art von Gebete betest, die Absicht ist dabei. Du brauchst das nicht extra. Warum? Weil der Grund, dass man 2 Raka in der Moschee betet als Begrüßung, ist, dass du einen Platz in der Moschee nimmst. Und egal welches Gebet du betest, das genügt in diesem Zusammenhang. Das hat Duha, das hat nicht mit jetzt, mit, aber Duha Gebet betet man 2, 4, 6 oder 8, kein Problem. Okay. Die Fragen, die nur von Admin sind, werden genommen, alle anderen nicht. Ich habe meine Frage zur Feststellung des Beginns von Fajr. Die beschriebenen Anzeichen sieht man nicht immer. Wie muss man bei Bewölkung die Zeit schätzen? Wie haben Bilal oder Ibn Maktum das gemacht? Ja, das war Barakallahu fikum, durch die Helligkeit und durch die Helligkeit des Himmels. Und damals gab es nicht so viel Bewölkung wie heute. Ja, Das wird durch die Helligkeit des Himmels kannst du ungefähr das wissen. Ungefähr. Wenn das bewölkt ist, dann weißt du ungefähr. Zum Beispiel jetzt wissen wir ungefähr, Alhamdulillah, jetzt haben wir Uhr. Wir wissen jetzt ungefähr, Frühgebet ist zwischen zum Beispiel 3 Uhr nachts und 5 Uhr. In dieser Dreh. Oder zwischen 3.30 Uhr bis ungefähr 6 Uhr früh. Dann wissen wir ungefähr. Dann gucken wir zum Beispiel, wenn das auch bewölkt ist, wenn das dunkel ist, noch sehr dunkel, dann wissen wir, dass es noch nicht. Aber wenn das ein bisschen heller geworden ist, dann weiß man. Wallahu ta'ala ala wa ala. Wenn man in einem Flusstal lebt und die Sonne über einem nahen Berg aufgeht, weicht die errechnete Zeit des Kalenders da nicht so viel ab? Nein. Nein, barakallahu fikum. Weil wenn die Sonne hinter einem Berg geht, das heißt nicht, dass die verrechneten Zeiten anders sind. Aber hier, das ist Ausnahme von der allgemeinen Regel. Und deshalb sollte man in solchen Fällen das einschätzen und bestimmen. Weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gefragt worden ist, pass auf dieses Hadith, der wurde gefragt, oh Prophet, wie lange bleibt der Dajjal, der Lügner, der vor dem letzten Tag kommen wird und er wird behauptet, der wäre Gott, wal'iyadu billah. Wie lange wird er bleiben? Der hat gesagt, 40. 40 Tage. Ein Tag wie ein Jahr, ein Tag wie ein Monat, ein Tag wie eine Woche. Und die anderen Tage, die sind wie eure Tage. Da hat man gesagt, ja, aber wie werden wir beten, wenn der Tag so lang wird? Wie werden wir beten? Er hat gesagt, faqdiru lah. Das bedeutet, ihr müsst das sozusagen errechnen oder bestimmen. Und das ist die Einschätzung dann. Und da gibt es Möglichkeiten, in bestimmten, sage ich jetzt, Gebieten, andere Einschätzungen zu holen, als im normalen Fall. Wallahu ta'ala ala wa'ala. Meine Frage auf heutigen Thema bezogen. Darf man Isha-Gebet vorziehen, wenn im Sommer das Isha-Gebet so spät ist, da man am nächsten Morgen früh aufstehen muss, beziehungsweise früh raus muss? Manchmal ja. Manchmal ja. Aber unter einer Bedingung. Und zwar, du kannst Maghrib-Gebet und Isha-Gebet zusammenziehen, im Sommer, wenn das zu spät Isha-Gebet geworden ist, in bestimmten Fällen, wenn du so müde bist und wenn du danach sofort schläfst und am nächsten Tag hast du etwas sehr Wichtiges. Aber wenn man das vorzieht und dann bleibt man und guckt man Fernseher und dann bleibt man bis um eins, dann nicht, barakallahu fikum. In diesem Zusammenhang darf man das nicht machen. Und da darf man das nicht regeln. Machen. Das bedeutet, den ganzen Sommer immer Maghrib und Isha zusammen beten. Ab und zu, okay. Zum Beispiel, du bist eine schwangere Frau und du kannst nicht mehr, oder du hast viele Kinder und du kannst nicht mehr. Und du musst um 5 aufstehen. Auch du musst sowieso zu Frühgebet aufstehen. Aber dann hier kein Problem, wenn du 2 Gebete zusammen schiebst. Zum Beispiel einmal, zweimal in der Woche, okay. Aber jeden Tag, nein. Aber eine Frage habe ich an alle Brüder und Schwestern. Und bitte nur diesen Vergleich. Ich will keine Antwort. Aber diesen Vergleich nur verinnerlichen. Wenn der Chef auf der Arbeit sagt, du musst heute Nachtschicht haben und du kommst erstmal um 10, dann gehst du, dann kommst du nochmal um 12. Dann gehst du kommst nochmal um 2, dann gehst du und du kommst nochmal um 4, dann gehst du und du kommst nochmal um 6 früh. Werden die Leute das tun oder nicht? Werden die Leute das tun oder nicht? Tun 1, nicht 3. Tun 1, nicht 3. Oh, alle werden da? Okay. Allah hat dir gesagt, mach das Gebet zur Zeit des Gebetes. In der Zeit musst du das Gebet verrichten. Warum für den Chef? Geben wir alles und opfern wir alles. oder für die Arbeit. Und Allah hat uns die Arbeit doch gegeben. Warum aber für Allah opfern wir nicht alles? Wo ist der Lohn mehr? Bei dem Chef oder bei Allah? Manche sagen, ja, aber wenn der Chef uns keinen Lohn gibt, dann haben wir kein Leben mehr. Aber mit dem Paradies ist später. Dann sage ich, das ist hier der Sinn des Glaubens. Wenn man den Glauben verstanden hat. Wenn du den Glauben verstanden hast, dann musst du alles für Allah subhanahu wa ta'ala geben. Weil du Allah am meisten liebst. Und derjenige, der dir deine Arbeit gegeben hat, ist Allah. Und derjenige, der dir deine Kinder gegeben hat, ist Allah. Und du musst auf Allah vertrauen und du musst gut zu Allah sein. Es kann sein, dass du auch Probleme im Leben bekommst. Aber du zeigst Geduld, dann bekommst du bessere Stufe im Paradies. Aber subhanallah. Schaut mal, barakallahu fikum, unsere Muslime. Die suchen nur etwas, damit sie sagen, aha, so ist, okay, Allah hat uns das erleichtert, dass wir manchmal zwei Gebete zusammenschieben können und zusammen barakallahu fikum vollziehen können. Aber das heißt nicht, dass wir das billig machen. Wie manche im Sommer immer Maghrib und Isha zusammen, im Winter immer Dhuhr und Asr zusammen. Da sieht man diese Leute. Der macht Maghrib und Isha zusammen, anstatt dass er schlafen geht. Der geht Karten spielen. Oder der geht zu Automaten und der spielt Glücksspiele, al-Iyazu billah. Oder andere sagen, ja, Imam, mach heute etwas schneller das Gebet. Da sagst du ihm, was ist los? Er sagt, es gibt heute Bayern München spielt gegen Real Madrid. Bayern München gegen Real Madrid, bitte schneller machen. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Möge Allah uns bewahren. Aber schaut mal, dieses Beispiel bitte im Herzen tragen und verinnerlichen. Verinnerlichen. Wenn der Chef etwas sagt, dann machen die meisten Muslime, was der Chef will. Auch wenn das schwer ist. Das geht um Geld. Aber wenn Allah etwas sagt, dann nein. Und das beweist, barakallahu fikum, dass bei manchen, die haben diese Sachen nicht verinnerlicht, dass sie auf Allah vertrauen. Allah gibt uns unser Lebensunterhalt, nicht die anderen. Aber subhanallah. Sollte man Fajr genau in der Zeit beten, zum Beispiel um Punkt 3, oder ist es in Ordnung, solange es noch dunkel ist? Nee, du kannst auch später beten. Das bedeutet, Fajr-Gebet, Frühgebet, hat Anfangszeit und Endezeit. Und dazwischen musst du beten. Das würde zum Beispiel angenommen jetzt, ja, von 3 bis 5. Natürlich, barakallahu fikum, 5 Minuten plus minus kein Problem. 5 Minuten plus minus kein Problem. Weil diese Zeiten, die wir durch die Uhr jetzt rechnen, die sind nicht sozusagen, ja, die muss man Sekunden machen. Wie manche, die gucken, ja, jetzt bleiben noch 30 Sekunden, 15 Sekunden, 10 Sekunden, jetzt Adhan. Subhanallah! Diese Zeiten, die sind nur, um Hilfe zu leisten, die sind Hilfe. Und die sind keine Bestimmung Allahs. Barakallahu fikum, Frühgebet hat 2 Zeiten. Das fängt an, wenn die Rötung, wenn der Himmel rötlich und horizontal Licht hat, und das endet, wenn die Sonne aufgeht. Ja? Das ist barakallahu fikum. Dazwischen könnte man beten. Am Anfang ist besser. Und bis vor Sonnenuntergang kannst du beten. Wenn du ein Rak'ah auch erreichst, dann hast du das erreicht. Aber besser, es gibt besser und erlaubt und dringend. Ja, das ist die Sache. Besser ist immer besser mit mehr Lohn. Wie ist das, wenn man müde ist und nicht bis Isha Gebet warten kann? Kann man das auch vorher bitte? Das habe ich beantwortet. Von einem Freund ist die Mutter gestorben. Darf man ihm sein Beileid aussprechen? Da er ja kein Moslem ist, ja kein Problem. Du kannst Beileid sprechen, aber was sagst du? Was sagst du mit Beileid? Du darfst ihm nicht sagen, möge Allah deine Mutter ins Paradies bringen. ودا أعوذ بالله مجا الله دانا متى بام هاي سيشكايت شنكن داس داس تو نيت Du kannst ihm sagen, ja, so ist das Leben, wir sind alle sterben, es tut mir leid, zum Beispiel, ich bin traurig, natürlich bist du traurig. Diese Mutter, die wird ewig in die Hölle gehen, wal'iyadu billah. Du bist traurig, dass diese Mutter den Islam nicht angenommen hat. Ja, und dann sagst du ihm zum Beispiel, ja, da musste man sich Gedanken machen, da musste man sich überlegen, wir sterben alle. Was ist jetzt mit dir, wenn du stirbst? Und wenn wir glauben, es gibt Hölle und Paradies, was ist mit dir und sowas? Das kannst du ihm machen. Ist Sunna zwei Raka'a vor Erreichen des Morgengebetes zu beten? Natürlich, das haben wir die ganze Zeit erklärt. طيب. Stimmt es, dass alle vier Rechtsschulen der Meinung sind, dass der Koran nicht erschaffen wurde, also immer schon existiert hat? Jazakumullah khairan. La hawla wa la quwwata illa billah. Erstmal, die Rechtsschulen haben keine Meinungen. Man sollte nicht sagen Meinung, sondern Aussagen. Aussagen. Dazu barakallahu fikum, der Koran ist niemals erschaffen. Was meinst du mit Koran erschaffen? Meinst du jetzt die Papiere? Die Papiere und die Tinte? Wenn du das meinst, natürlich, die Papiere und die Tinte, die sind erschaffen. Aber Koran wird damit gemeint, das Wort Allahs. Das Wort Allah kann niemals erschaffen sein. Wenn du behauptest, dass das Wort Allah erschaffen ist, dann hast du Allah mit der Schöpfung verwechselt. Und wal'iyadu billah, du hast eine Eigenschaft Allah als Geschöpf bezeichnet. Und so hast du Allah, wal'iyadu billah, als Geschöpf bezeichnet. Und das kann, das darf er nicht. Deshalb, Allah spricht, wann er will. Und wie er will. Und mit welcher Sprache er will. Subhanahu wa ta'ala. Und er hat dieses Koran, und diesen Koran gesprochen. Und es wurde, barakallahu fikum, über den Engel Gabriel, Jibril alayhi salam, dem Propheten Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, offenbart. Und der Koran war immer und ist in Lauh al-Mahfuz, in der geschützten Tafel. Aber es gibt manche Leute, wal'iyadu billah, die gesagt haben, der Allah spricht nicht, a'udhu billah, möge Allah uns bewahren. Wenn Allah nicht spricht, dann ist er wie Götze, wal'iyadu billah. Wer spricht nicht? Die Götzen. Aber Allah spricht. Und manche anderen haben gesagt, Koran ist Geschöpf. Allah hat das erschaffen, das wird diese Wörter, die sind erschaffen. Und diese Leute auch, die haben wal'iyadu billah sehr Schlimmes gemacht, weil die Eigenschaften von Allah niemals geschöpft sind. Die Eigenschaften von Allah subhanahu wa ta'ala sind Allah subhanahu wa ta'ala, sind von Allah subhanahu wa ta'ala. Und wenn du sagst, das ist geschöpft, das wird von Allah kommt etwas, was geschöpft ist, a'udhu billah. Möge Allah uns bewahren. In der Uni haben wir eine islamische Studentengemeinde. Dort wird in 2 Jahresabständen der neue Vorstand gewählt. Ich wurde vorgeschlagen, darf ich mich als Frau zur Wahl stellen? Der Vorstand besteht dann aus insgesamt 5 Studenten. Allah, das hängt von deiner Situation ab und von der Gemeinde, von Studentengemeinde ab. Diese Frage ist sehr allgemein. Am besten ist, dass man barakallahu fikum dazu anruft. Und da könnte man dir ein paar Fragen stellen und dann sehen wir, inshallah, kein Problem. Also, ruf mal an und dann reden wir drüber. Was ist Tawassul und darf man das machen? Tawassul, barakallahu fikum, dass man die Nähe Allah subhanahu wa ta'ala sucht, dass man die Nähe Allah subhanahu wa ta'ala sucht durch etwas, eine Tat oder ein Bittgebet oder die Namen und Attribute Allah subhanahu wa ta'ala. Das bedeutet, du nimmst ein Wasila ist Mittel. Du nimmst, das bedeutet, du willst die Nähe Allah suchen durch etwas. Darf man das machen? Natürlich. Aber mit was? Das bedeutet, was sind diese Mittel, dass du die Nähe Allah subhanahu wa ta'ala suchst? Entweder Bittgebet bezüglich oder mittels Namen und Attribute Allah subhanahu wa ta'ala. Zweitens, dass du mittels eine gute Tat, was du begangen hast, die Nähe Allah suchst. Drittens, dass du die Nähe Allah suchst mittels Bittgebet eines guten Moslems. Bittgebet eines guten Moslems. Das bedeutet zum Beispiel, du sagst mir, oder du sagst, Entschuldigung, du sagst jemandem, bitte mach für mich Dua. Das ist eine Art von Tawassul, das ist in Ordnung. Oder du sagst, oh Allah, ich habe diese gute Tat für dich gemacht. Dann mach mir das oder gib mir das und so weiter. Oder du bittest Allah mit seinen Namen und Attributen. Du sagst ja, mit Bi'izzatika zum Beispiel. Oder mit deiner Barmherzigkeit und so weiter. Das kann man machen, wallahu ta'ala. Aber was die Leute machen, barakallahu fikum wal'iyadu billah, heute, dass sie sagen zum Beispiel, mit dem Verstorbenen so und so, oder mittels eines Verstorbenen oder eines Scheiches suche ich, Allah, gib mir das mittels dieses Scheiches oder dieses Verstorbenen oder dieses Grabes und sowas, das ist wal'iyadu billah, bid'a. Und das darf man nicht machen. Und das gehört, wal'iyadu billah, zum Teil zum Schirk. Und das andere, dass manche sagen, Bijah, das bedeutet Position einer Person bei Allah. Die sagen, ja, mittels Position dieses Scheiches oder dieses Mannes, oh Allah, suche ich zum Beispiel, oh Allah, verzeih mir, vergib mir oder das, jenes machen. Das ist auch Bid'a, barakallahu fikum, das ist Neuerung und wir kennen sowas nicht von Sahaba. Wenn man sagt, doch, dann sagen wir, okay, wieso dann haben die Sahaba, als sie Regen um Regen gebeten haben, Al-Abbas genommen und Al-Abbas hat für sie Dua gemacht. Wenn man mit dem Verstorbenen oder mit dem Propheten das machen dürfte, nachdem er gestorben ist, dann wieso haben die Sahaba den Propheten verlassen und sie haben das von Al-Abbas verlangt. Dürfen wir, wenn barakallahu fikum, aufpassen, das verinnerlichen, bemerken, wenn man mittels dem Propheten Allah um etwas bitten kann, trotz dass der Prophet verstorben ist, dürfen wir dann andere nehmen außer dem Propheten? Natürlich nicht. Weil der Prophet der Beste ist, dann machen wir etwas Falsches hier. Deshalb haben die Sahaba Al-Abbas genommen. Und es gibt dafür, barakallahu fikum, viele Beweise. Diese Leute, die behaupten, wie diese Al-Ahbash oder die Sufis, wala hawla wala quwwata illa billah, Licht des Islam oder Ahl-Sunnah, Unterricht Germany, die sind niemals Ahl-Sunnah und das andere heißt niemals Licht des Islam, sondern die sind Dunkelheit. Der Schirk wal'iyadu billah und die anderen, die sind Ahlul Bid'a wal'iyadu billah, die behaupten, man kann von Verstorbenen verlangen und man kann die Toten auch rufen wal'iyadu billah, a'udhu billah. Das heißt, du kannst einen Toten, du kannst zu einem Grab, zu einem Verstorbenen gehen und du sagst, oh Allah, mittels dieses Verstorbenen mach mir das und das und das. Was ist der Unterschied zwischen dem, was sie tun und was die Kuffar damals getan haben? Diese Leute dann bringen ein Hadith, das ist von Uthman ibn Hunayf, dass er zum Propheten gekommen ist, barakallahu fikum, dass ein Mann zum Propheten gekommen ist und der hat dem Propheten gesagt, oh Prophet, mach für mich Dua. Der Prophet sagte ihm, geh und mach zwei Raka'a und sag ein Bittgebet. Mach Wudu und mach zwei Raka'a und sag und bete Allah oder mach Bittgebet an Allah subhanahu wa ta'ala und sag, oh Allah, ich bitte dich mittels oder nicht mittels mit deinem Propheten. Ja Muhammad, inni atawajjahu ilayka bi Rabbi. Das wird, oh Muhammad, ich beabsichtige Allah subhanahu wa ta'ala durch dich. Und am Ende des Hadithes, Allahumma shaffi'hu fi وَشَفِّعْنِي فِيهِ. Das wird, oh Allah subhanahu wa ta'ala, nimm seine Fürsprache für mich und meine vier Sprache für ihn. Dies sagen die Gelehrten mit hier, hat drei Bedeutungen, liebe Brüder und Schwestern. Mit hat hier drei Bedeutungen. Entweder mit dem Propheten an sich selbst, weil er alles machen kann und keiner sagt sowas. Oder mit, das heißt mit seiner Position bei Allah, bijahihi. Oder mit seinem Gebet. Der Prophet hatte ihm doch gesagt. Der Prophet hatte ihm doch gesagt. Mach Wudu und zwei Rak'a beten und sag dieses Gebet. Das wird, der Prophet wird für ihn Bittgebet machen. Und am Ende, das heißt, Allahumma shafi'hu fiyya. So, barakallahu fikum, das heißt, dieser Mann hat vom Propheten verlangt, dass der Prophet für ihn Bittgebet macht. Und das ist kein Problem. Aber was diese Ahbash oder diese Sufis behaupten, dass der Mann dem Propheten Mittel genommen hat, an sich selbst oder mit seiner Position bei Allah, das ist von ihren Köpfen. Ja? Deshalb aufpassen, barakallahu fikum, nicht, dass diese Leute, weil diese Leute philosophieren viel. Weil diese Leute viel philosophieren und die ändern die Wahrheit. Das ist bezüglich Tawassul. Das bedeutet Tawassul, es gibt zwei Arten. Tawassul, was haram ist, und Tawassul, was erlaubt ist. Was erlaubt ist, mit Namen und Attributen Allah, mit Bittgebet eines guten Moslems und mit einer guten Tat, was du gemacht hast. Für Allah subhanahu wa ta'ala. Alles, was anders ist, ist haram. Wie zum Beispiel, dass man mittels Verstorbene oder mittels Grab oder wal'iyadu billah, mittels Bäume oder mittels Steine oder sowas die Nähe Allah sucht, das ist alles haram. Der Arzt hat mir was verschrieben und die Kapseln sind aus Gelatine. Ist es haram, diese einzunehmen? Weil ich habe gehört, dass es Ikhtilaf zwischen den Gelehrten gibt. Ja, natürlich, es gibt Ikhtilaf zwischen den Gelehrten, das stimmt. Aber bitte meide Gelatine. Am besten, du gehst zum Arzt und sagst ihm, ich möchte Tabletten, ich möchte keine Kapseln. Und er sollte, wenn der Arzt sagt, nein, es gibt sowas nicht, dann fragst du die Apotheke, in der Apotheke. Du fragst in der Apotheke, du sagst bitte, ich brauche denselben Wirkstoff, aber Tabletten, keine Kapseln. Wenn nicht, dann machst du die Kapseln auf und dann lässt du das in Wasser barakallahu fikum verschmelzen, hier den Powder, und dann kannst du nehmen. Wallahu ta'ala ala wa ala. Allah sendet dieser Gemeinschaft zu Beginn jeden Jahrhunderts jemanden, der Angelegenheiten ihrer Religion erneuern will. Was ist damit gemeint? Und in Surah 74, 42, da werden die Menschen befragt, ab von wem werden sie befragt? Von den Engeln oder von den Kafirun in Jahannam? Erstmal, barakallahu fikum, die erste Frage. Ja, dieses Hadith ist authentisch. Was bedeutet hier die Religion erneuern? Barakallahu fikum, das heißt, dass diese Person die Muslime zurück zu ihrer Religion ruft, dass diese Person die Muslime erinnert, was bezüglich ihrer Religion ist. Und erneuern heißt nicht, dass man eine neue Bid'a macht oder dass man eine Erneuerung in der Religion ein, wal'iyadu billah, führt oder dass man etwas Zusätzliches bringt. Und wer sowas behauptet, dass man Zusätzliches bringt mit Erneuern der Religion, dann hat diese Person den Islam nicht verstanden, sondern da hat diese Person somit behauptet, dass der Islam unvollständig ist. Ist unsere Religion vollständig oder nicht, liebe Brüder und Schwestern? Ist unsere Religion vollständig oder nicht? Der Islam ist vollständig. Wenn etwas vollständig ist, darfst du was Neues einführen? Darfst du was Neues einführen? Ob gut oder schlecht, darfst du? Natürlich nicht. Dann, was bedeutet hier erneuern? Yujaddidu laha dinaha. Das bedeutet, barakallahu fikum, der erinnert diese Nation und wiederlebt, was sie vergessen haben. Ja? Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Und manche Leute sagen, ja, wenn das gut ist, dann kein Problem, die nennen das Bid'ah Hasana. Ich sage nur, was Imam Malik sagte. Imam Malik sagte, wer eine Bid'ah erfindet und er behauptet, dass dies gut in der Religion wäre, der hat somit behauptet, dass der Prophet Muhammad diese Religion verraten hat. A'udhu Billah. Möge Allah uns bewahren. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Die Ayah, Moment, ich muss nachschauen. Moment bitte, wie viel hast du gesagt? 74, die Sura 74. Kann jemand, barakallahu fikum, die Sura tippen, die Ayah tippen auf Deutsch, die ungefähre Übersetzung auf Deutsch? Die ungefähre Übersetzung auf Deutsch, Sura 74, das ist. Da werden die Menschen befragt. Das ist Surat al-Muddathira. Der hat gesagt, 74, 42. Ja, das ist barakallahu fikum, die Gläubigen, Ashab al-Yamin, weil die Ayah, die davor ist, kullu nafsin bima kasabat rahina illa Ashab al-Yamin, fi jannatin yatasaluna an al-mujrimin, das wird die 40 und 41, die 40 und 41, die sind die Gläubigen, die fragen sich, warum diese Leute in die Hölle gegangen sind. Aber das ist eine Art sozusagen Bestätigung. Eine Art Bestätigung. Allah subhanahu wa ta'ala weiß alles. Aber das ist sozusagen eine Art Bestätigung. Das würde die Menschen fragen hier. Warum seid ihr in die Hölle? Wir haben nicht gebetet, wir haben keine Almosen gezahlt und so weiter. Meine Schwester in Marokko liest viel von Amr Khalid. Gibt es eine gute Seite im Internet, die nur auf Arabisch ist? Oder ein guter Fernsehsender, barakallahu fikum. Ich empfehle deine Schwester, dass sie von Amr Khalid nicht viel liest, weil dieser Mann weder Ahnung hat von der Religion, noch Gelehrter ist. Und diese Person, wal'iyadu billah, sagt bestimmte Sachen, die beweisen, barakallahu fikum, dass er keine Ahnung hat. Der ist nur ein Schauspieler. Für mich Amr Khalid, ganz ehrlich gesagt, Schauspieler, der ist ein Schauspieler, der redet gut und der macht das mit Schauspielerei, der redet, das bedeutet ein Geschichtserzähler, Schauspieler. Möge Allah uns bewahren. Man merkt, dass er keine Grundlagen hat, der kennt die Grundlagen der Religion nicht und möge Allah uns bewahren. Dieser Mann, barakallahu fikum, sagt, dass Musik und Theater, Bildhauerei, Musik, Theater, Bildhauerei, Schauspielerei dass diese Grundlagen und Kunst ja Grundlagen der islamischen Aqida sind. Das bedeutet, ist Musik für euch Grundlage von Iman? Bei ihm ja. Und es dagegen, dass die Schauspielerinnen Schauspielerei verlassen. Möge Allah uns bewahren. Es gibt noch viele Sachen, ich meine, ich will jetzt nicht über Amr Khalid lesen, aber bitte empfehle deine Schwester, dass sie sowas nicht. Und diese Fernsehsender, diese Iqra und die anderen, ja Latif, das sind Fernsehsender, die machen dich kaputt. Die zerstören den Islam in einer Weise, möge Allah uns bewahren. Ich wollte wissen, ob man das Isha-Gebet immer anderthalb Stunde nach Maghrib beten kann, weil die Gebete zurzeit ziemlich spät sind. Ja, du kannst Isha-Gebet anderthalb Stunde nach Maghrib beten. Ich wollte Ihnen nur sagen, das Eintausch von Freitag und Montag für die Schwestern, die bei Umm al-Hassan mitmachen und sowas. Okay, dann sehe ich, inshallah. Okay. Inshallah, wir sind nicht da. Dann werden wir nicht tauschen. Wir haben Isha-Gebet erst um. Das habe ich beantwortet. Wir haben Isha-Gebet erst um 23:54 Uhr. Aber ich bin so müde. Kann ich das dann vorher beten oder muss ich warten? Anderthalb Stunden kannst du beten. Oder manchmal, wie ich schon gesagt habe, zusammenschieben und sofort schlafen, weil du etwas sehr Schweres da danach hast und sowas. Kein Problem. Aber Frühgebet aufstehen, ja? Nicht, dass man verschläft. Ich wollte wissen, wenn ich bete und ich glaube aber nicht sicher bin, Fehler gemacht habe. Das habe ich auch schon beantwortet, diese bezüglich 3 oder 4 Raka und so weiter. Ich möchte gerne wissen, ob es Bid'a ist, wenn in der Moschee Qiyam al-Layl außer im Ramadan gebetet wird. Barakallahu fikum. Schaut mal, es gibt Unterschied zwischen Qiyam al-Layl zusammen zu beten, dass man die Leute dazu ruft, oder dass man zum Beispiel selber Qiyam al-Layl macht, dann kommen die Leute allein. Wenn du dazu rufst, ja, wenn du dazu rufst, du sagst, Leute, kommt, wir machen Qiyam al-Layl am Montag oder wir machen das am Samstag und sowas, das kennen wir von der Sunna gar nicht. Und das ist nicht, das ist näher zu Bid'a als zu Sunna. Wenn man aber zum Beispiel beten will, zum Beispiel man ist im Seminar oder man macht Unterricht zusammen und dann steht einer, der sagt, ich will jetzt Qiyam al-Layl machen. Sagt einer, ich möchte mit dir das machen auch. Ist kein Problem. Manchmal, nicht als Regel. Allah Ta'ala ala wala. Was kann man tun, wenn man beim Isha-Gebet einen Fehler gemacht hat, aber danach die Sujud as-Sahu vergessen hat und man sich erst nach dem Muttergebet daran erinnert, dass man ja die Sujud as-Sahu machen wollte, dann machst du Sujud as-Sahu, sagst Allahu Akbar, Sujud, Allahu Akbar sitzen, Allahu Akbar Sujud, Allahu Akbar sitzen, dann Salam alaikum wa rahmatullah, Salam alaikum wa rahmatullah. In der Zeit kannst du machen, nach der Zeit brauchst du nicht mehr. Allah subhanahu wa ta'ala verzeiht uns, wenn wir etwas vergessen haben, wenn wir unabsichtlich etwas gemacht haben, barakallahu fikum, oder wenn jemand uns gezwungen hat. Wir waren in einem Vortrag und wir kamen, alhamdulillah, rechtzeitig zu Asr-Gebet an. Doch der Ort von dem Vortrag war keine Moschee, sondern eine Halle. Also habe ich mit anderen Brüdern draußen auf einem Rasen gebetet. Im Gebet bemerkte ich, dass ich auf dem Rasen Hasenkot war. Das ist auf dem Rasen Hasenkot war. Ich habe weiter gebetet. Hätte ich das Gebet abbrechen sollten? Wenn ja, bitte beweisen, inshallah. Nein. Du solltest das Gebet, dein Gebet ist richtig. Dein Gebet ist richtig. Wenn man zu Hause betet und Adhan macht, aber die Iqama vergisst, muss man sein Gebet wiederholen? Nein. Du musst dein Gebet nicht wiederholen. Du brauchst dein Gebet nicht so wiederholen. Das andere mit Hase und Kot ist kein Problem. Dein Gebet ist richtig. Wenn jemand Geld auf der Straße findet, zum Beispiel 5 Euro, sollte man das stehen lassen oder aufheben? Wenn ja, was soll man mit diesem Geld tun? Für sich selbst ausgeben oder spenden? Barakallahu fikum. Wenn man 5 Euro findet, da hebt man auf. Wenn man zum Beispiel eine Stelle benachrichtigen kann, das ist gut. Wenn man das nicht machen kann, dann kann man das selber verwenden. Und da sollte man sagen, ich habe ein bisschen Geld gefunden, wenn das zum Beispiel jetzt vor einer Moschee ist oder sowas. Aber wenn du keine andere Möglichkeit hast, entweder an dieses Fundbüro weitergeben oder du kannst das selber verwenden. Zur Frage mit den 90 Minuten nach Maghrib beten. Muss man die 90 ab Anfang Maghrib rechnen oder wie? Ab dem Adhan von Maghrib. Ab dem Adhan von Maghrib. Das wird, ist Adhan bei dir 20 Uhr, dann anderthalb Stunde danach. Sozusagen. Darf man mit breiten Hosen und normaler Kopfbedeckung, die so aussieht wie eine Mütze, aber alles bedeckt ist, Fahrrad fahren, ist das für einen Mann oder für eine Frau? Für einen Mann oder für eine Frau ist dies. Frau? Nein. Die sollte ein Gewand haben, langen Gewand haben und etwas, was weit ist, und die sollte ihr Hijab richtig haben und ihr Hijab sollte die Schulter bedecken. Diese Art von Hijab, was wir heute sehen, dass Schulter nicht bedeckt ist, sondern diese Barakallahu fikum Iqra Hijab, diese Sender, diese arabische Sender Iqra, Katastrophe Sender Iqra, wal'iyadu billah, sowas haben wir nicht. Sowas macht die Frau nicht. Wie eine Mütze darf sie nicht, Barakallahu fikum. Sondern sie muss richtiges Hijab haben und es muss ihre Schulter bedecken. Ob eine Frau Fahrrad darf? Natürlich, sie darf ein Fahrrad fahren, kein Problem. Aber sie sollte die islamischen Vorschriften haben dabei in ihrer Klamotten. Das heißt zum Beispiel einen langen, großen Jilbab, darunter eine dicke, eine weite Hose. Kein Problem so. Ja, Barakallahu fik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Meine Tochter möchte, dass ich ihr ein Schloss male in ihr Kinderzimmer. Ist das haram? Nein. Mal ihr zwei Schlösser, nicht ein. Und meine Empfehlung, sag ihr, das wird inshallah dein Schloss in Paradies sein, wenn du gute Muslime bist und wenn du Allah fürchtest und wenn du Gutes tust und so weiter, und das wird aus Gold und Silber sein und die Pferde, die werden Flügel haben. Das wissen wir alle, kein Problem. In einem Raum hat ein Bruder gesagt, alle sollten Ya Habibi, Ya Rasulallah tippen. Da habe ich gefragt, wo ist Dalil? Erstmal, was meinte der Bruder mit Ya Habibi, Ya Rasulallah? Was meinst du mit Bruder Ya Habibi, Ya Rasulallah? Meinte er damit, dass er uns sagen will, dass er den Propheten liebt? Und man kann sagen, Ya Habibi, Ya Rasulallah. Ich kann jetzt sagen, Ya Habibi, Ya Rasulallah. Aber wenn ich damit meine, Ja Habibi, Ja Rasulallah, indem ich zum Beispiel Hilfe von ihm suche, dann darf ich nicht. Und ich denke, der Bruder meinte mit Ja Habibi, Ja Rasulallah, das heißt, der meint, dass man einfaches Ja Habibi sagt, Ja Rasulallah, oh mein Liebling, oh mein Prophet, so einfach. Das ist kein Problem. Ich darf sagen, der Prophet ist mein Liebling und der Prophet ist mein Prophet. Aber der Bruder meint, ich denke definitiv nicht, dass man Hilfe beim Propheten suchen kann, indem man sagt, ja, Rasulallah, Hilfe, Madad, wie diese Ahbash und Sufis meinen. Ja? Nochmal Barakallahu fikum. Wenn man sagt zum Beispiel, ja Habibi, ja Rasulallah, nicht mit dem, dass man Hilfe beim Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sucht oder dass man damit den Propheten ruft, um Hilfe zu leisten oder um etwas zu machen, das ist normal. Der Prophet ist unser Liebling und wir lieben ihn und er ist unser Prophet sallallahu alaihi wasallam. Aber wenn man barakallahu fikum, das bedeutet, wenn man sagt wie diese Ahbash oder wie diese Sufis, ja Rasulallah, Shfa'li, ja Habib Allah, so, dann nicht. Das darf man nicht. Und ich denke, man hat was anderes gemeint. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ich hoffe, dass die Frage jetzt verstanden wurde. Ist es nun verboten oder erlaubt, ein Organ wie zum Beispiel die Niere zu spenden? Und nach meinem Tod darf ich dann meinen Körper für die Organspende spenden? Ich empfehle dir nicht, dass du dein Organ spendest, weil der Prophet, weil sowieso, es gibt Barakallahu fikum, diese Angelegenheit ist zweifelhaft. Manche Gelehrten sagen ja bei Notwendigkeiten, andere sagen nein. Deshalb, wenn du etwas ruhig für dein Herzen machen willst und am letzten Tag dann du Allah, vor Allah stehst und du bist sicher, dann machst du keine Spende. Darf man eine Niere spenden oder nicht bei Notwendigkeiten unter Fatwa von einem Großgelehrten und die Mediziner bestätigen, dass das dir keine Nachteile verbreiten wird, dann inshallah in manchen Fällen ja. Aber die allgemeine Regel, nein. Wallahu a'lam. Wenn eine Schwester heiraten möchte, wie ist es auf seriöse Weise möglich, für sie einen praktizierenden Muslim zu finden? Oh, das ist eine lange Frage. Barakallahu fikum. Am besten ist, sie sollte mit ihren Schwestern sprechen, mit guten Schwestern, die Allah fürchten, und die sagt ihnen, ja, ich meine, wenn ihr jemanden kennt, der gut ist und sowas. Oder die sagt, die gibt zum Beispiel Zeichen, dass sie heiraten will. Und die Schwestern müssen Allah fürchten und nicht jeden holen. Nicht weil der Bruder von deinem Mann ist, dann bringe ich ihn. Ja, der Bruder von meinem Mann will heiraten. Aber ist er praktizierend? Hat er guten Charakter? Ist er in Ordnung? Erstmal muss man Allah fürchten. Ich verstehe das nicht bei manchen. Nur ja, der Bruder meines Mannes, egal was er ist, dann check, der heiratet. Und dann nach 2 Monaten fangen die Probleme an. Wir müssen Allah fürchten. Und Heirat ist kein Spielchen. Oder zum Beispiel die Schwester, wenn sie jemanden kann, der Allah fürchtet, ein Imam oder ein Sheikh oder sowas, die sagt ihm Bescheid. Zum Beispiel, ich möchte einen guten Mann heiraten. Wenn du jemanden kennst, dann bitte. Ich meine, vielleicht schlägst du ihn vor. Und dieser Imam oder dieser Sheikh oder dieser Bruder oder diese Schwester, die müssen Allah fürchten, weil in Heirat, das ist kein Spielchen. Und wenn du jemanden sozusagen vorschlägst, dann wirst du vor Allah subhanahu wa ta'ala natürlich verantwortlich sein. Weil manche denken, ach, das war nur Heirat. Nein, nein, nein. Du hast diese Person sozusagen bestätigt und du hast ihn gelobt. Und diese Schwester hat von dir das übernommen. Das bedeutet, du warst Grund dafür. Und deshalb, wenn du falsche Informationen gegeben hast, dann wirst du vor Allah stehen. Weil du eine falsche Aussage gemacht hast und falsches Zeugnis. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Ich arbeite in einem Geschäft und bin manchmal auch an der Kasse. Nun kommt es mal vor, dass ich Fehler mache und zu viel Rückgeld zurückgebe. Aber ich sage ausdrücklich, dass das ohne Absicht passiere. Es ist ein Fehler, der mir unterlaufen ist. Aber ich habe nichts meinem Chef gesagt. Aber es ist nur ein kleiner Betrag. Wie muss ich mich da verhalten? Du zahlst das von deiner Tasche, wenn das Fehler war. Du zahlst das von deiner Tasche und du begleichst das. Und Allah sowieso, subhanahu wa ta'ala, wenn das so klein ist, Allah subhanahu wa ta'ala hat uns sozusagen verziehen. Ja? Und deshalb sagt Allah subhanahu wa ta'ala, لا نكلف نفسا إلا وسعها. Warum? Der hat uns befohlen, dass wir sozusagen unser Gewicht und unsere sozusagen unsere Verhältnisse in Handel, dass wir sozusagen konkret das haben. Dann sagte Allah, wir verlangen nicht mehr als was man aushalten kann. Und das ist normal, 1 Cent oder 5 Cent, 1 Euro, 2 Euro, dass man manchmal Fehler macht. Deshalb, barakallahu fikum, ist es kein Problem, inshallah. Wenn das klein ist. Aber am besten, dass man den Leuten sagt, ey, naja, 20 Euro, zahlst du das? Oder sagst du, ich habe Fehler gemacht bei Rechnen. Wenn die sagen, du bist verziehen, dann brauchst du nicht zu geben. Oder du zahlst die 20 Euro und fertig. Muss man die Jahre, die man nicht gebetet hat, nachholen? Nein. Du musst nicht, sondern du sollst viele zusätzliche Gebete verrichten. Wo finde ich den Beweis, dass man 90 Minuten nach Salat al-Isha beten kann? Der Beweis ist dafür, barakallahu fikum, sozusagen eine Interpretation von den Gelehrten diesbezüglich, dass der Prophet Muhammad s.a.w. gebetet hat, als das meiste von der Rötung weg war. Als das meiste von der Rötung weg war. Und weil wir hier in Deutschland, barakallahu fikum, im Sommer speziell, das haben, dass die Rötung nicht weggeht, dann, barakallahu fikum, versucht mal ungefähr zu rechnen. Das ist das Gleiche, wie diese Zeiten, die wir heute rechnen. Das bedeutet, wo ist der Beweis, dass Salat al-Subh zum Beispiel um 5 anfängt und zum Beispiel um 7 zu Ende ist? Wo ist der Beweis, dass, da sagt man, ja, wir haben das ungefähr gerechnet. Und das ist auch das Gleiche, man hat ungefähr gerechnet, wie lange der Prophet Muhammad s.a.w. gewartet hat, als er Maghrib-Gebet gebetet hat und Isha-Gebet gebetet hat. Und da hat man daraus das gesagt, 90 Minuten sind kein Problem, inshallah. Wallahu ta'ala ala wa a'lam. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns auf dem richtigen Weg befestigen. Ja, es gab noch eine Frage, damit man nicht sagt, ja, aber Hussein antwortet nicht. Da hat man gesagt, wann ist Al-Jihad Fard-Ain? Erstmal, barakallahu fikum, man sollte verstehen, was Al-Jihad bedeutet in unserer Religion. Und man sollte auch verstehen, wann sowas zur Pflicht ist und wann nicht. Und was ist die Beurteilung im Islam? Das wird allgemein. Und es gibt verschiedene Arten. Nicht wie manche Leute denken, dass Dschihad nur kämpfen heißt. Das stimmt nicht. Dschihad ist nicht nur kämpfen. Dschihad, barakallahu fikum, ist, dass man mit dem Koran Dschihad macht. Dass man diskutiert. Deshalb sagte ein Gelehrter, Al-Jihad und Jihadan. Das heißt, Jihad besteht aus 2 Arten. Ein Jihad ist mit Zunge und mit Beweis und ein Jihad ist mit Schwert und mit Hand. Der hat gesagt, Jihad mit Schwert und Hand kann stoppen. Aber Jihad mit Zunge und Beweis, das ist bis zum letzten Tag. Ja. Und das ist ein Großgelehrter, der bekannt ist. Und Ibn al-Qayyim, als er über dieses Thema Al-Jihad, anstrengen heißt Al-Jihad, als er über dieses Thema gesprochen hat, der hat 14 Bedeutungen davon und viele Arten erklärt. Rahimahullah ta'ala. Ja, barakallahu fikum, sollte man aufpassen in diesem Zusammenhang. Und für die Leute, die sagen, ja, wieso sagen die Muslime Jihad und sowas und das ist Gewalt und sowas, dann sagen wir ihnen nur etwas. Alhamdulillah, wir rufen niemals zum Gewalt. Weil man, barakallahu fikum, unter Gewalt heutzutage etwas anderes, total anderes versteht. Als was Allah subhanahu teala gesagt hat. Diese Leute verstehen unter Gewalt, das bedeutet ungerecht handeln. Dass man ungerecht handelt. Und ein Muslim handelt niemals ungerecht. Ein Muslim handelt gerecht. Erstens. Zweitens, barakallahu fikum. Warum gibt es Verteidigungsministerium in Deutschland? Gibt es Verteidigungsministerium in Deutschland? Oder in Frankreich? Oder in Polen? Oder in Russland? Oder in den USA? Gibt es ein Land ohne Verteidigungsministerium, außer zwei, drei Länder auf der ganzen Welt? Ohne Armeen? Da sagt man nein. In der ganzen Welt gibt es Verteidigungsministerium. Was machen diese? Was machen diese? Da sagt man, ja, die verteidigen das Land. Sie werden eingesetzt. Sie setzen sich ein für die Gerechtigkeit und dass die Menschen in Frieden und gut leben. Das ist das Ganze, was wir... Das bedeutet für uns im Islam, Dschihad ist wie Verteidigungsministerium in einem Land. Wenn man sagt, aber nein, das ist bei uns anders, dann sagen wir, bei uns auch ist anders. Wenn sie ihre Verteidigungsministerien abschaffen und die sagen, es gibt sowas nicht und man darf sich auch nicht mehr verteidigen und man darf nicht für die Gerechtigkeit sich anstrengen, dann diskutieren wir. Aber dass Leute die anderen töten und bombardieren und Kinder töten und Zivilisten töten und dann sagen sie, das machen sie gerecht, aus Gerechtigkeit, weil sie Frieden schaffen wollen. Und wenn die Muslime sich verteidigen, da sind die Muslime Terroristen. Auf welcher Erde leben wir? Was ist das von einer Welt? Deshalb, wann wird das so Fardain und so weiter? Ich sage, barakallahu fikum, erstmal, bevor man über solche Themen spricht, sollte man barakallahu fikum Tauhid haben und sollte man den Islam richtig lernen und richtig studieren. Sollte man den Islam richtig lernen und richtig studieren. Und da sollte man auch etwas verstehen, das hat viele, viele, barakallahu fikum, sozusagen Bedingungen, dass etwas, was zu ein Fardain wird. Fardain, das wird für jeden Muslim Pflicht. Und da sollte in diesen Themen sollte man nicht Abul Hussein fragen, sondern barakallahu fikum, sollte man große Gelehrten fragen. Ich sage das nicht, damit ich jetzt mich gut mache, oder damit ich abweiche von der Antwort, nein. Sondern für solche Themen, die für die ganze Nation wichtig sind, antworten große Gelehrten und Leute, die viel Wissen haben, weil so waren unsere Salaf-Gelehrten. Bei großen Themen haben sie die großen, großen Gelehrten gefragt und nicht jeden, barakallahu fikum. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir, von euch annehmen. Und ein Fardain ist, eine Pflicht ist, dass man zum Gebet geht, ja? Und dass man zu früh Gebet aufsteht. Und dass man das Gebet richtig verrichtet. Aber manche Leute, die wollen kämpfen, aber die können noch nicht Frühgebet in der Moschee verrichten. Die wollen Waffen tragen, und die können noch nicht Koran lernen. Und die können noch nicht den Islam lernen. Das ist für sie sozusagen schade. Der will seine Zeit nicht verlieren, den Koran lernen. Wenn man etwas ihm sagt, dann sagt er, ja, schaut mal, aber es gab einen Sahabi so. War das Ausnahme oder war das die Regel? War das die Ausnahme oder die Regel? Aber manche Leute, subhanallah, ich weiß nicht, wie sie denken. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Es gab Ausnahmen, zwei oder drei Ausnahmen. Da haben diese Ausnahmen als Regel gemacht. Der redet erstmal über die Regel. Die Sahabe 13 Jahre in Mekka, die lernen Tauhid und die lernen das Richtige im Islam. 15 Jahre lang warten sie, dass das Allah subhanahu wa ta'ala ihnen Erlaubnis gibt. Aber uns Leute, es gibt Leute, die noch nicht Al-Fatiha gelernt haben. Und der denkt, der macht Gutes. Der sagt, ja, na, ich gebe mein Leben für Allah. Okay. Möge Allah uns bewahren. Der denkt, Allah wird ihn nicht fragen, ah? Du hast Zeit gehabt. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Walhamdulillahi rabbil alamin. صلى الله مع نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Und wir sehen uns morgen إن شاء الله إن شاء الله بارك الله فيكم ab 21:30 zu Quran Unterricht von meiner Seite. Wir versuchen auch, barakallahu fikum, nicht so lange zu bleiben. Heute ist ausnahmsweise. Inshallah, inshallah den nächsten Unterrichten. Ich werde sagen, maximal bis 12:30 Uhr und dann werden wir zu Ende kommen. Dass jedes Mal bis 1 und 2, dass wir bleiben, das ist nicht korrekt und das ist nicht richtig. Wenn ich das auch manchmal mache, aber das ist nicht richtig und nicht korrekt. Und da muss man zugeben. Ja, das wird 21:30 Uhr bis maximal 12 Uhr, barakallahu fikum. Ich finde, das ist in Ordnung. Da brauchen wir auch nicht so lange zu machen. Auch die Fragen, barakallahu fikum. Wir sollten ein bisschen die Fragen sozusagen kombinieren oder komprimieren. Wie heißt das, dieses Wort? Das bedeutet ein bisschen drucken.